So, ein paar Minuten zu spät, das kommt mal vor, aber wir sind live und wir bedanken uns bei der grünen Regierung in Baden-Württemberg für den Ausbau des Internets. Der Abel muss jetzt leider 2 Stockwerke tiefer im Lagerraum einer befreundeten Firma sitzen und dort das Internet anzapfen, und kann nicht auf seinem gemütlichen Stuhl sitzen. Und deswegen sind wir heute ausnahmsweise ein paar Minuten später als sonst. Ja, und wie immer steigen wir einfach mit einem von den Themen ein, die uns die Woche beschäftigt haben. Und das ist zum Beispiel die Gamescom in dieser Woche gewesen. War ja ein großes Thema, nicht zuletzt, weil wir ja schon, da wir aus der Gamergate-Ecke kommen, ursprünglich eigentlich alle irgendwie was mit Games zu tun haben, außer unserem Paria Chris. Aber auch der hat sich ja eine PlayStation gekauft. Ja. Ist es natürlich ein großes Thema und es gab auch wieder einige Wortmeldungen aus den üblichen Ecken zum Thema Gamescom, die wir dann mit euch zusammen heute gutieren werden. Der Chris, unser Master auf Hintergrundinformation, wird dazu sicher mal was einblenden wollen. Oder nicht? Oder doch? Nein, nein, nein, wir lassen es mit den Einblendungen ab sofort. Wir machen keine Einblendung mehr. Ich habe dich auf jeden Fall schon mal eingeblendet. Oh Ja, ja. okay, dann erschreckt schon mal, es ist Sebastian Ebmeier. Oh Gott, ekelhaft. Wer sich nicht an ihn erinnert, der hat einige von uns damals zu Gamergate-Zeiten interviewt und dann versucht, unsere und Maya Poschs Äußerungen so sinnentstellt wie möglich wiederzugeben, damit er im Narrativ bleiben kann. Ja, was hast versucht, er hat es ja ziemlich effektiv geschafft. Also. Wobei das auch gar nicht so einfach ist, also Tatsachen komplett zu verdrehen, ohne wortwörtlich zu lügen. Also das muss man ihm Na, schon auch gut anreden, dass er wirklich, also er könnte ein guter Propagandaschreiber sein, also auf jeden Fall. Also. du willst sagen, er ist ein guter Propagandist. Wie hat Kohl das ausgedrückt? Goebbels war auch ein guter Propagandist. Ja, schon. Es hat ja auch deutsche Tradition, so und das so. Gerade wenn du dann irgendwie so in den Staatsmedien arbeitest, musst du ja so ein bisschen Regierungslinie generell fahren. Und das ist ganz gut, wenn man sich mit den Gamer-Sachen schon mal darauf einstellen kann, wie man Tatsachen so weit verdreht, dass das einen die Fußnägel aufrollt, wenn man den Artikel liest. Also. Ja, jedenfalls hat er jetzt hier sind Killerspiele gefährlich, Einspieler gemacht. Und ja, stellt es quasi als weit hergeholte These hin, dass Killerspiele gefährlich sind. Und im Prinzip können wir auch überall das Wort Killerspiele durch, keine Ahnung, sexistische Spiele oder sowas ersetzen. Und das wäre genauso richtig, was er sagt. Nur, dass er es halt nicht so machen würde. Ja, diesen intellektuellen Graben, den schaffen die einfach nicht zu sehen. Ich meine, der ist für jeden sichtbar. Sonst, wenn Killerspiele nicht existieren, dann existieren auch keine Spiele, die Menschen zu Sexisten machen. So einfach ist das. Da muss man Deswegen sich wundere überhaupt ich keine mich ja Gedanken ganz drüber stark machen. über dieses komische Hemd, was er hier anhat. Das sieht irgendwie aus, als hätte ihn einer in den Dreck geworfen oder so. Das ist ja alles Ja, das ist irgendwie. so Vintage-Used-Style, irgendein Kack. Keine Ahnung, jetzt wurde sich mal kurz gerauft vor der Aufnahme. Das haben sie ihm aus dem alten Küchenrock von seiner Oma und einem Jeanshemd genäht. Ja, das Ja, ist heute in, dass man sich sowas. meine Theorie war ja, dass er kurz bevor er das Aufnehmen sollte, noch jemanden getroffen hat, mit dem er mal ein Interview geführt hat. Der ihn dann irgendwie in Straßengraben gerungen hat. Ja, die Und Haare sind auch so ein bisschen unordentlich, könnte hinkommen. dann hieß es so, ja, hier, du musst jetzt aber arbeiten und dann ist es wegen so, okay, dann machen wir es halt so. Sind Kinderspiele gefährlich, merkt keiner. Ja, aber immerhin kommt er ja zu dem Schluss, dass sie nicht gefährlich sind. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Wenn man 20 Jahre zurückdenkt, hätte er ja den gegenteiligen Schluss gezogen in den Staatsmedien. Ja, Naja, das weiß stimmt ich nicht, allerdings. aber das Witzige ist ja halt eben auch mit diesem zweiten Teil von dieser Killerspiel-Doku, ne, im ZDF, da war es ja zum Schluss auch so, dass sie alle über den Journalismus geredet haben und wie die ganzen Sachen falsch dargestellt haben und wie man dann halt zu Hause gesessen ist als 16-Jähriger oder so und halt es halt eben besser wusste, als die Leute, die da nicht für bezahlt werden, sich mit solchen Thematiken zu beschäftigen. Und da haben sie, ja, haben sie den Kopf geschüttelt und sich gewundert. Jetzt ist genau der gleiche Scheiß mit dem Sexismus-Kram. Ne? Also für mich ist das genau die gleiche Debatte. Und nicht umsonst haben wir ja immer diese Vergleiche zwischen Jack Thompson und Anita Sarkeesian gezogen und so. Ich meine, in der Zukunft werden halt Journalisten Preise gewinnen dafür, dass sie dann endlich entdecken, sozusagen, was für ein Schwachfug Gamergate eigentlich war. Also die Berichterstattung in den Mainstream-Medien. Also die werden sich dann auch wieder auf die Schulter klopfen können und sagen, ha, endlich haben wir das herausgefunden, dass es nicht so ist. Also dass Videospiele dich nicht zu einem Vergewaltiger machen. Und ich keine Ahnung, es ist halt irgendwo traurig. Es erinnert mich immer an diese moralische Panik, dass du satanische Rituale in Kindergärten in den USA hattest, wo es dann sogar mal zu einer Verurteilung gekommen ist, wo dann später dann dasselbe Magazin, was am meisten darüber berichtet hat, Preise dafür gewonnen hat, als sie ihre alten Artikel analysiert haben und herausgefunden haben, wo sie überall Scheiße erzählt haben. Also, und so erinnert mich das halt ein bisschen. Das ist halt so eine Hysterie, so Rape-Hysteria, könnte man sagen, mit Gamergate und mit dem Sexismus. Weil es ist irgendwo einfach nur, keine Ahnung, Glaubenssache von Aktivistinnen, die dann auch irgendwo auf Gawker-Level Kacke raushauen, wortwörtlich, keine Artikel, sondern Kacke raushauen und dann, keine Ahnung, schreiben die Staatsmedien drüber. Ja, ich blende kurz nochmal was anderes ein. Jetzt gibt es ein kleines Video mit der Oberbürgermeisterin von Köln von der Gamescom. So, jetzt stehe ich hier mit der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Frau Reker, Sie haben die ersten Gamescom Ihres Lebens eröffnet. Wie hat sich das angefühlt? Ja, es hat sich wunderbar angefühlt. Die Gamescom ist eine Erfolgsstory. Die neue Trendsportart ist Spielen. Und ich finde es wunderbar, dass die Gamescom eine Plattform ist für Fachbesucher, für viele Aussteller. Mehr als 850 Aussteller sind in diesem Jahr da. Und für Menschen, die sich begegnen und sich dort treffen, wo gespielt wird, und zwar friedlich und freundlich. Was bedeutet denn die Gamescom für die Stadt Köln im Speziellen und im Allgemeinen für den, ja, Gaming-Standort Deutschland? Die Gamescom bedeutet eine ganze Menge für die Stadt Köln. Sie bringt insgesamt eine halbe Million Besucher an diesen 5 Tagen in die Stadt. Viele kennen die Stadt und lieben die Stadt und leben die Stadt auch in den Tagen. Es gibt viele Events. Sie ist ein Katalysator für die wirtschaftliche Entwicklung Kölns und sie ist auch ein Zeichen für die Haltung Kölns, weil Köln und die Gamescom passen gut zusammen. Ja, und für Deutschland als Gaming-Standort, was ist da die Bedeutsamkeit? Ja, es ist schon so, dass die Gamescom ja eine internationale Messe ist. Also hier treffen sich nicht nur Europäer, sondern es sind auch viele Amerikaner da und Asiaten da. Und das ist natürlich für Köln und den Standort Deutschland wichtig, weil er sich dadurch in diesem Bereich auch weiter profilieren kann und zeigen kann, was alles möglich ist. Gibt es eine Besonderheit auf dieser Gamescom, gerade für die Cosplayer? Imitierte Waffen sind auf Empfehlung der Polizei auf diesem Gelände nicht gestattet. Auch in der Stadt Köln soll man als Cosplayer nicht mit nachgemachten Waffen rumlaufen. Was steckt dahinter? Ja, die Polizei hat das natürlich aus Vorsorge geraten und ich glaube, das ist auch richtig. Es ist eben schwierig, die Waffen der Cosplayer zu unterscheiden von richtigen Waffen und Sie wissen ja, unter welchen Sicherheitsbedingungen wir hier arbeiten. Es soll eine sichere, ruhige Messe werden und da sollen keine Verwechslungen möglich sein. Nun ist ja erstmals in diesem Jahr die Türkei Partnerland der Gamescom. Wir wissen alle um die politischen Diskussionen um die Türkei nach dem Putsch. Die Wirtschaft boomt. Die Türkei ist einer der größten Wachstumsmärkte, was E-Gaming anbelangt. Hat diese Partnerschaft in den heutigen Zeiten ein kleines Geschmäckle? Ich denke, dass wir hier uns nicht auf global politische Themen stürzen, sondern hier geht es ganz und gar um das Spielen und nicht um große politische Fragen. Die werden hier nicht erörtert. Und wenn jetzt Herr Erdogan vorbeikäme, würden Sie sich dann freuen? Auch Herr Erdogan kommt nicht so einfach vorbei. Das ist ja schon so, dass solche Besuche von hohen Staatsgästen angekündigt werden. Und das ist nicht der Fall, dass wir solche Staatsgäste erwarten. Frau Reker, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und was machen Sie jetzt als Nächstes? Ich gehe jetzt über die Gamescom und bin ganz gespannt, welche Spielangebote uns erwarten. Ihr Lieblingsspiel? Würde ich danach sagen. Alles klar, vielen Dank. Danke. Das war jetzt das Gespräch mit der regierenden Oberbürgermeisterin hier. Ja, weißt du Bescheid. Alles dabei. Gott, so viel heiße Luft. Ja. Es ist ja, aber ich meine, falsche Waffen und Türkei und so. Ich meine, also man muss ganz klar sagen, Sexismus ist auf jeden Fall das größte Problem, was die Games-Branche im Moment hat. Ja, auf jeden Fall. Nicht, dass irgendwelche Leute mit einer nachgemachten Waffe durch Köln laufen und die Leute irgendwie sich die Hose voll scheißen, weil es da gute Gründe für gibt. Ja, weißt du, nachher läuft da so ein Predator rum mit einem Granatwerfer und dann, weißt du... Das ist alles okay, so, aber Sexismus. Stellt euch mal vor, wenn die ganzen Gamer da alle kommen, dass da alles schief gehen kann. Ja. Ich weiß, guten Abend erstmal, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll zu lästern bei diesem bei diesem Videoclip. Ja, allein schon, ich meine, ich habe am Anfang ja schon geschmunzelt, wo angekündigt wurde, dass auf der Gamescom keine Waffen erlaubt sein sollen, keine Kunstwaffen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da irgendwie so ein Final Fantasy Cosplayer mit seiner 2 Meter großen Gunblade rumrennt oder so, ja, und irgendein Sicherheitsmann sich denkt so, oh mein Gott, jetzt werden wir angegriffen. Ja, also da muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Ja, das ist so ein Halo-Suit und dann erkennt das die Lokalpolizei nicht. Weil, weißt du, man kann ja nicht wissen, vielleicht sind es ja die, keine Ahnung, Superschergen von Erdogan, die dann die Videospiele auf der Gamescom schreckliches oder so. Missverständnis in Köln und das Foto zeigt dann so einen Haufen Sturmtruppen und so ein Darth Vader, die zusammengeschossen irgendwo in der Ecke liegen. Ja, keine Ahnung. Oh Mann, echt, ey. Ich meine, klar, ich würd's verstehen, wenn sie sagen, hier, Metal Gear Solid Cosplay, der sollte nicht mehr im Sturmgewehr rumrennen. Verstehe ich bei der Situation momentan. Ja, aber wie gesagt, die Gunblade oder der Typ in der Space Marine Rüstung, der jetzt ohne Bolter rumlaufen muss, was ein Kack. Oh nein, der IS hat aufgerüstet. Ja, wenn die dann mit dem Bolter rumrennen. Sehr Allah, lustig. Hu Emperor. Wie oft haben die jetzt Gaming-Standort Deutschland gesagt? 6 Mal oder so, ja, um halt auch wirklich zu betonen, so irgendwie, wir sind total, ist total wichtig. Gaming-Standort Deutschland. Also auch diese Einleitung von, also die ersten 3, 4 Fragen, das war eine Mischung aus abgelesen und der Praktikant hat mir die wichtigsten Buzzwörter aufgeschrieben. Das war einfach Politikersprech und überflüssig. Total gut. Treffen sich eigentlich die Dame. Treffen sich auf der Gamescom eigentlich auch die Aussteller oder ist das wirklich nur für Konsumenten? Weil wirklich was bringt, tut es ja dann theoretisch für den Gaming-Standort Deutschland selber nicht wirklich was. Naja, es gibt ja dann schon so eine Developers-Conference auch, die IGDA macht da irgendeinen Kram und also es gibt ja schon auch noch außenrum um diese Messe schon ein Programm. Okay. Ja. Vor allem verstehe ich die Angst vor diesen Deko-Waffen nicht. Hilft da nicht einfach eine Armlänge Abstand? Nee, in dem Fall bitte eine Controller-Kabellänge Abstand. Eine Deko-Armlänge Abstand. Ja. Schön. Gott, die Henriette. Ja, also Gamescom ist ja auch immer alle möglichen, also es wird sich auch jedes Jahr darüber aufgeregt, dass die Leute von der Bundeswehr da einen Stand haben. Und es gibt ja auch alle möglichen Stände von allen möglichen Parteien, wie zum Beispiel von den Piraten hatten wir ja letzte Woche uns diese Meme-Seite da angeguckt, mit der sie das da beworben haben. Und was auch bei der Gamescom war, ist der Women in Tech Day. Und dazu schauen wir uns jetzt auch noch mal ein kleines Video an. Women in Tech bei der Gamescom 2016, es findet zum zweiten Mal statt. Und wir haben hier auch jemanden dabei, der sich da sehr gut auskennt. Sabine Hahn ist ja Beraterin, nicht nur im Gaming-Bereich. Sabine, warum gibt es denn im IT-Bereich so wenig Frauen? Ich möchte ganz kurz differenzieren. Wir reden hier auf der Gamescom oder ich persönlich, mein Interessenschwerpunkt ist Frauen in der Games-Industrie. Die Games-Industrie kann man als Teilbereich der IT-Industrie verstehen, ist allerdings eine sehr spezifische Teilbranche. Es gibt sehr, sehr wenige Frauen in der Games-Industrie. Man geht international von ungefähr 20% aus. Im Vergleich zu anderen Medienbranchen wie im Verlagswesen oder der Filmindustrie mit ungefähr 40-45% Frauen ist das sehr auffällig wenig. Auch im Vergleich damit, dass mittlerweile ungefähr die Hälfte aller Spieler weiblich ist. Das heißt, wir haben 50% ungefähr Konsumenten von digitalen Spielen im Vergleich mit ungefähr 20% Frauen in den Unternehmen. Da ist die Frage nach dem Warum eine sehr gerechtfertigte. Es gibt mittlerweile verschiedene Erklärungsansätze. Es gibt keine monokausale Erklärung, die bestätigt, dass man sagt, deshalb haben wir so wenige Frauen. Es wird seit einigen Jahren, wie ich finde, glücklicherweise sehr viel darüber diskutiert und nachgedacht. Es gibt verschiedene Faktoren, dass man zum Beispiel sagt, Frauen und Mädchen haben lange Zeit digitales Spielen als Medium nicht so wahrgenommen wie Jungs. Das heißt, sie haben sich auch gar nicht so sehr dafür interessiert. Oftmals haben Frauen gewisse Hemmschwellen, sich in technischen Studiengängen anzumelden. Deshalb gab es in den letzten Jahren einfach sehr, sehr wenige qualifizierte Bewerberinnen für bestimmte Positionen in den Games-Unternehmen. Da zeigt uns die Statistik, dass wir eine Trendwende haben, seit vielen Jahren schon, dass es immer mehr Frauen und Mädchen in gamespezifischen Ausbildungen gibt. Das heißt, da kann man hoffnungsvoll in die Zukunft gucken. In den nächsten paar Jahren werden sehr, sehr viele qualifizierte junge Frauen in der Spieleindustrie anheuern. Das andere ist, in der Literatur zumindest wird immer noch von einer gewissen Boys-Club-Mentality gesprochen, über die auch sehr, sehr viel in Konferenzen wie Women in Tech diskutiert wird, inwieweit ist die Spieleindustrie eben eine sehr männlich geprägte und auch sehr männlich dominierte. Das befürchte ich, kann man nicht in ein, zwei Sätzen beschreiben oder beantworten. Allein man sollte darüber reden und nachdenken. Abgesehen davon zeigen uns die Zahlen in Deutschland auch, dass der Anteil von weiblichen Mitarbeiterinnen seit ein paar Jahren steigt. Viele Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, sagen sogar auch, dass sie das von Jahr zu Jahr sehen können und dass sie positiv gestimmt sind, dass wir in ein paar Jahren eine zumindest gleichwertigere Verteilung beider Geschlechter in der Spieleindustrie haben werden. Du warst ja lange Zeit auch in der Spieleindustrie tätig gewesen. Wie war es denn? Warst du denn die einzige Frau? Also ich finde, dass man Mütter von zu Hause abholen sollte mit dem SEK und in ein Lager stecken sollte, damit sie dort programmieren lernen. Weil so kriegt man die Quote am schnellsten hoch. Also das wäre mein Vorschlag. Auch. Ja. Ja, diese Frau ist auf jeden Fall eine Diversity-Person. Ich wollte hier ihren Twitter-Account mal archivieren. Das hat schon jemand getan vor über einem Jahr. Und ich hatte das dann auch erstmal so gelassen, weil was hier schon wieder dabei ist, das sagt eigentlich alles schon alles hier. Es geht dann hier direkt irgendwie los mit 25 Invisible Benefits of Gaming by Mail. Frequency. Ja, ich wollte zuerst sagen, das Video ja eigentlich vielversprechend anfing, ja, wo sie dann halt eben differenziert hat und gesagt hat, so ja, Gaming muss ja nicht unbedingt IT sein, ist nur so Teil davon, ja, weil im Gaming, was halt auch wichtig ist, sind so Leute, die diese kreativen, die Assets machen und sowas alles. Aber dann fing dann wieder diese Quotenscheiße an und dann natürlich wieder 50% aller Gamer sind weiblich. Ja, oh Gott, ich meine, wie oft haben wir da damals bei Gamergate, als wir die Gamergate-Tweets hatten, drüber gesprochen, ja, und keine Ahnung, überall werden diese Statistiken gefälscht. Warum fälscht sie sich nicht einfach eine zusammen, mit der sie zufrieden sind, ja, damit sie halt diese Aussagen nicht mehr machen müssen. Oh, es nervt einfach nur, ja. Also ich habe gehört, dass Frauen relativ viel Fisch auch essen und wir haben aber bei Hochseefischerei keine gute Frauenquote. Also ich finde, dass man da Frauen verpflichten sollte, Hochseefischerei zu betreiben. Wir haben LKW-Fahrer übrigens auch nicht, ne? Also von daher, gleich Quote einführen, bitte. Ich meine, keine Ahnung, es ist halt Jammerei auf extrem hohem Niveau. Also keine Ahnung. Ja, exakt. Also anstatt irgendeinen Gender Studies Kurs belegen, vielleicht einfach programmieren lernen. Weißt du? Guck mal, da ist unser Freund Rainer Siegel. Ach, da ist er ja. Wo Gamergate gerade steht. Und was ist das? Klick mal bitte aufs Bild, ich will mich aufregen. Achso, Vox Populi. Mhm. Okay. Muss man ja eigentlich nicht weiterlesen, man weiß ja eh, was er so sagt. Mach weg. Ja, die Argumente, die kennen wir ja auch, glaube ich, alle noch. Ach, es waren auch gerade wieder Hugo Awards gestern, ne? Ja, ja. Hast du das mitbekommen, dass dieser, der die Vivian James Comics gemacht hat, dieser Kukuro, der war für einen Hugo Award nominiert. Und hat ihn nicht gekriegt. Nee, hat ihn natürlich nicht gekriegt, wurde ausgeladen und sein Twitter-Account wurde 2 Tage vorher oder so gesperrt. Ja, aber ja, war relativ schnell wieder. Und die Begründung war pornografische Inhalte in seinem Header und das ist völlig lächerlich. Eben, ne? Ich meine, du hast Pornostars auf Twitter, die von ihren Filmen Clips zeigen und Bilder und so und dann zu sagen, er hätte einen Porno-Header, weil er da irgendwie 2 Arschbacken von hinten gezeigt hat, also gezeichnete Arschbacken. Ja. Also wer diese Hugo-Geschichte nicht mitbekommen hat, der guckt einfach mal, im letzten Jahr um diese Zeit haben wir einen Gamergate-Stream gemacht, wo es auch drum ging. Im Grunde genommen ist halt auch, das ist ein Science-Fiction-Literaturpreis und da herrschen auch Social-Justice-Warrior-Klicken. Und letztes Jahr und dieses Jahr wurden einfach Sachen, wo nichts Social Justice-mäßiges gewinnen konnte, wurden einfach so abgestimmt, dass es dort gar keinen Sieger gab. So nach dem Motto, wir hinterlassen lieber verbrannte Erde, als dass jemand, der des Wrong Things schuldig ist, was gewinnt. Mhm. Und das setzt sich halt dieses Jahr dort fort. Es sind wieder einige Kategorien No Award mäßig ausgegangen. Also niemand hat einen Preis gekriegt, nur damit die Herren von der Social Justice Front sagen können, wir haben ein rein diverses Feld. Ja. Vor allem, was ich jetzt, wenn wir es schon gerade ansprechen, das war ja letztes Jahr auch so der Fall, dass halt eben dieses No Award ist eigentlich ein Unikum, das wird ganz, ganz selten mal gewählt. Ja. Und letztes Jahr war das so, ich weiß nicht, wie viele hatten sie, 10 Stück, 13 oder so. Ja. Und alle eben mit diesem ideologischen Hintergrund. Also, es ist echt schlimm. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Neil Gaiman sich wohl abfällig über die Sad Puppies geäußert hat. Den Mann habe ich bisher respektiert. Ich habe gerade erst American Gods gelesen und finde es ziemlich schade, dass er so einen Blödsinn redet, aber vielleicht liest er ja nochmal was und denkt nochmal drüber nach. Es kommt nochmal was anderes. Ich würde es ihm wünschen. Ja, aber das war der Exkurs hier. Wo waren wir? Eigentlich bei der Gamescom, genau. Ach ja, klar. Ja, und dieser Wiener Hahn. Also ich sehe auch noch diesen Joe Köhler, der hat ja sogar seine eigene Deep Freeze-Seite. Ist einer von den wenigen, die auch in Deutschland unterwegs sind. Und der teilt dann hier diese, das ist ja hier Bükirk, ist so diese Nina Kiel, ne? Genau. Ja, also da sieht man halt so ein bisschen, wie diese Frau ja halt eben tickt. Also das, und wie die Vernetzung halt ist. In diesem ganzen Kram. Warte mal, das hier, dieses orange Ding mit den ganzen Frauen, war das nicht ein Pro-Gamergate-Meme eigentlich? Dieses Actual Women in Tech? Ja, ich glaube, den folge ich auch hier, den. Ja, ja. Eben, das ist ein die hat aus Versehen Gamergate-Propaganda. Das habe ich vorhin schon beim Runterscrollen, dachte ich, Moment mal, das kenne ich doch auch. Sehr witzig. Ja. Dann dazwischen gemogelt, hat es wahrscheinlich nicht gemerkt. Ist nicht aufgefallen. Ist ja auch, okay, also das Ding ist ja auch völlig in Ordnung. Also hier das auch für, müsste auch für jemanden, der Feminismus vernünftig denkt, irgendwie auch retweetbar sein. Ja. Also für jemanden, der gerne hätte, dass mehr Frauen in der Tech-Industrie, dass es die da gibt und so, kann ich mir schon vorstellen, dass das halt auch einige Idole sind. Ja, und auch diese Vorreiterin Roberta Williams und so. Ja, und vor allem auch nicht nur Twine und ich setze mein Spiel auf Steam um und nehme Geld dafür und nach 2 Jahren ist immer noch nichts passiert. Brianna, wo wir schauen dich an. Ja. Also es sind nicht irgendwelche Poser, sondern es sind Leute, die was geschaffen haben. Ja. Die da für Merit auf der Liste sind und nicht für Gelaber oder irgendeinen anderen Scheiß. Ja. Ach, das mit Brianna Wu ist doch ein Meme. Ich meine, gut, okay, man kann sie natürlich dafür so ein bisschen aufziehen, dass sie den PC-Port für, was, wie hieß das Spiel, Revolution 60 immer noch nicht fertig gemacht hat, aber im Endeffekt will das doch auch keiner. Ja, aber es gibt Leute, die haben das gebackt, ne? Ja. Und denen steht das zu. Yes. Und ich finde das, also ich weiß nicht, ob, ist jetzt auch wieder ein Exkurs, aber Chris ist eh gerade kurz mal unpässlich zum Weiterklicken, deswegen. Also es gab ja 2 oder 3 Medium-Posts zu dieser Umsetzung von Revolution 60 auf Steam und also was da an Zwielichtigkeiten, also wie oft hier, wie heißen sie, Giant Space Cat schon gesagt hat, das Spiel ist jetzt fertig, und es muss nur noch irgendwie, keine Ahnung, ein Stempel drauf oder das oder das. Und das sagen die seit 2 Jahren den Leuten im Abstand von einem Vierteljahr immer wieder. Also jetzt ist das Spiel wirklich fertig. Jetzt müssen wir wirklich nur noch die Verpackung und ein Schleifchen drum machen und schicken, was euch. Und dann passiert wieder ein Vierteljahr nichts. Also es ist nicht nur, weil das Brianna Wu ist und weil die irgendwie versucht hat, sich bei Gamergate da reinzumogeln oder irgendwas, sondern es ist einfach, weil diese Nummer zu Lasten der Kickstarter-Leute geht. Oder ich weiß nicht, ob das Kickstarter oder GoFundMe war, aber es ist einfach unverschämt. Das würde ich jedem anderen auch ankreiden, der das so macht. Und ich finde auch diese ganzen, deswegen kaufe ich ja keine Early Access mehr, weil ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, von irgendwem verladen zu werden. Ja, das ist mittlerweile echt, keine Ahnung, Glücksspiel. Ne? So, der Dr. Rand hat sich zugeschaltet. Hallo? Hallo. Guten Abend. Ja, wir sind gerade mit einem Gamescom-Thema. Ich weiß nicht, ob du das auch verfolgt hast die Woche. Am Rand habe ich es verfolgt. Also ich weiß, dass sie gerade ist und dass da sehr viel Aufsehen drum gemacht wird, so was da gerade gezeigt wird teilweise, aber nur. Bist du ein Gamer oder? Ja, ich bin eigentlich ein sehr großer Gamer, wobei ich momentan nicht mehr so viel Zeit habe wie früher. War auch selber auf der Gamescom vor 2 Jahren. Ist mir leider ein bisschen zu gewaltig und groß, so eine Veranstaltung. Zumindest an den, also ich nehme an, an den Pressetagen ist es ein bisschen einfacher, aber an den Besuchertagen so mit 3 Stunden anstehen, um sich dann irgendwie 10 Minuten Trailer anzugucken oder Vorführungen, war dann doch so ein bisschen enttäuschend. Aber generell ist natürlich sowas mal ganz nett, sich anzuschauen, was so Neues am Start ist. Ja, ich weiß nicht, Chris ist, glaube ich, immer noch unterwegs, deswegen. Also ich war ja auch mal auf der Gamescom vor ein paar Jahren, aber ich habe damals noch für einen großen Hardware-Versender aus Mittelhessen gearbeitet, den jeder kennt. Und die haben da auch einen Stand und es war, ich wäre da nach dieser Erfahrung als Besucher gar nicht hingegangen, weil eben was du auch gesagt hast, diese Schlangen, die da, wenn's, was weiß ich, ein neues Call of Duty gibt oder irgend sowas Großes oder ein neues World of Warcraft Add-on, diese Schlangen 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden anstehen, um dann, wenn du Glück hast, darfst du auch mal einen Controller in die Hand nehmen. Also, ja. Und ansonsten, ich meine, die Leute haben halt die neuesten Mäuse da und Controller und ja, aber pff, vor allem ich lieber zu Hause und zock. Die meisten Sachen, die da angekündigt werden, sind ja auch dann sofort schon am selben Tag noch teilweise auf irgendwelchen Videospiel-Webseiten oder auf YouTube. Ja, genau. Also, neuen Sachen kriegt man eh mit. Das Einzige, was ich, also ich habe, als ich da war, konnte ich, glaube ich, für 10 Minuten irgendwie das damals neue Total War spielen, glaube ich. Habe ich dafür auch 1 Stunde angestanden, war dann doch so ein bisschen, ja, war ganz nett, aber habe ich dann halt nicht mehr gemacht. Und ich hätte gern die VR-Sachen ausprobiert. Aber da waren die Schlangen so gewaltig lang, dass es nahezu unmöglich war, da irgendwas zu kriegen. Ja. Also man sagt ja immer oft so, das wäre alles auch eine Veranstaltung für Blogger und für Journalisten und so. Und ich glaube, das ist halt eben auch darum, weil ganz einfach diese Leute, die stellen sich da 5 Stunden hin, weil sie dann nachher drüber schreiben müssen. Ja, ja, aber die müssen schon recht, irgendwie, wenn so ein Gamer oder so, der denkt sich so, ja, komm, lass doch die Autisten bei den Spaß. Ja, ich sitze zu Hause und zocke irgendwie mein Dragon's Dogma oder irgendwas, ja. Aber das Ding ist ja auch, als Journalist musst du ja nicht die 3 oder 5 Stunden warten. Als ja, Blogger, stimmt, als Blogger schon noch, aber als Journalist nicht. Und was der Dr. Rand eben meinte, diese Fachbesuchertage, die sind, was das Anstehen angeht, fast genauso schlimm, weil du hast trotz Fachbesuchertag genauso viele Leute da rumlaufen, unter 16, lustigerweise. Also so wirklich so, hä, was machen die Kinder hier? Fachbesuchertag. Und viel Lehrer war das an diesen Dingern nicht, weil man kommt halt als Blogger und als, weißt du, auch wenn du nur die Hüllen für die Disketten produzierst, so ungefähr, kannst du einen Fachbesucher-Dingsbums kriegen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Disketten, Markus, Mann, Disketten. Das ist bei der Frankfurter Buchmesse angenehmer. Da hast du am Wochenende halt öffentlich und die Tage davor dann als Aussteller. Und da ist es aber wesentlich leerer und ist mega angenehm. Am Wochenende ist dann, keine Ahnung, Kriegschi-Kotzkrise. Also das war der Hammer. Ich war glücklicherweise nur einen Tag von den Publikumstagen da und das war die Hölle. Wir haben da so zwei Rennsitze gehabt mit so 5 hochkant stehenden Monitoren um dich rum. Das war schon recht cool. und haben da Dirt 3 war das damals, glaube ich, gezeigt. Und die Leute konnten gegeneinander fahren. Und dazwischen war so eine Bühne, wo die dann alle Stunde irgendwie hier Lanyards und Scheißdreck und manchmal auch eine Maus oder so ins Publikum geworfen haben. Und die Leute haben sich fast totgetrampelt da und wir mussten mit unseren Körpern im wahrsten Sinne des Wortes diese filigranen Rennsitze mit den Monitoren beschützen, weil die sonst da drauf geklettert wären oder das umgeworfen hätten. Wegen einem Lanyard oder einer scheiß 2-Euro-Maus von irgendeinem chinesischen... das war die Hölle. Ja. Auf Metal-Konzerten sind die Wasserflaschen, auf der Gamescom sind die China-Mäuse. Okay, ich bin wieder da und es kann weitergehen. Hallo Doktorand. Hallo. Ja, also die Dame hier, das ist ja vom letzten, nee, von diesem Jahr. Moving Beyond Stereotypes. Wie vielfältig ist die Spielindustrie wirklich? Also das ist ja alles so... Blabla, wir haben uns unterhalten. Workforce Diversity. Siehe da, Diversity ist für mich Diversity. Man kann auch mehr Diversity, Diversity ist so gut, Diversity ist so wichtig, blablabla. Gamer in Anführungszeichen ist auch gut. Wo? Heißt der jetzt? War ja irgendwo wie früher bei der Bild des DDR, irgendwo weiter unten. Ja, hier. Okay. Oh, den identitätsstiftenden Einfluss von Games, oh mein Gott. Auf jeden Fall. Also die Frau ist mittendrin, ne, wie man merkt hier. Also. Also ich meine, als ich Hitman gespielt hatte, wollte ich danach Auftragskiller werden, für die Mafia arbeiten oder für den CIA. Auf jeden Fall. Ja, klar. Ja. Ja, du wolltest dich super verkloppen. Seit Minecraft setze ich mich für den Braunkohletagebau ein. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, es mag ja auch Leute geben, die wirklich Identität stiften, da was rausziehen können und so. Aber einfach nur. Ja, aber die sind krank. Das sind so Leute wie der Claybolt aus hier Columbine oder so. Das sind kranke Leute. Das hat aber nichts mit Videospielen zu tun. Früher haben die das mit Büchern gemacht. Und noch ja, früher mit Hieroglyphen. Ja. Mir ist etwas aufgefallen. Sprich. Ich sehe ein Logo. Das ist die Teamspeak-Bewegung. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie hat sich extra so gestellt, dass man das Logo von Hacker-Fortran nicht sieht. Ja. Mitglied vom Teamspeak. Ja. Oh. Okay, jetzt kommt mein. Ja. Das ist Brody. Broadly. Oh, Broadly. Broadly ist vor, ein, was richtig Dummes. Ein Imprint von Vice. Das für die Leute, die das nicht wissen, das ist das, was bei Vice hinten raus wächst. Bei Menschen würde man es eine Hämorrhoiden nennen. Okay. Ihr wollt die größte Videospielmesse Europas besuchen, habt aber Angst, durch eure weibliche Anwesenheit weißen heterosexuellen Jungs alles kaputt zu machen. Wir helfen. Fängt doch schon mal gut an, oder? Fängt doch super an, oder? Ersetzt mal weiß mit jüdisch oder mit schwarz. Weiß und heterosexuell. Videospiele sind fantastisch. Deutlich immersiver als eine Serie zu binge-watchen und loten immer wieder aufs Neue die Möglichkeiten des interaktiven Storytelling aus. Was ist binge-watchen? Dieser Satz ist Scheißdreck. Ganz einfach. Das ist Buzzword, bla bla. Buzzword, bla, Buzzword. Ja. Ist Binge-Watching sowas wie Binge-Drinking, ist halt eben am Stück was trinken und Binge-Watchen ist halt, wenn man so eine Serie zum Beispiel halt ohne Unterbrechung guckt. Also du kaufst eine DVD-Box und guckst alle Folgen auf einmal. Ach so. Und das ist ja interessant. Wissen ist Deutsch. Das zeigt auch vor allem, dass die Leute das Konzept von einem Videospiel überhaupt nicht verstanden haben. Also vor allem dieser Fokus auf das interaktive Storytelling. Das Gameplay ist bei einem Spiel irgendwie eigentlich immer noch mit das Wichtigste. Gerade bei Leuten aus dieser Ecke habe ich immer das Gefühl, dass halt die Story alles ist. Das ist auch dieser Fokus auf dann die Charaktere und so weiter. Ob das Spiel dahinter irgendwie sonderlich innovativ ist oder irgendwas Neues bietet oder auch überhaupt nur solide ist, ist denen vollkommen egal. Hauptsache die Story ist in irgendeiner Weise ja wahrscheinlich inklusiv oder divers, was auch immer. Ist der Killscreen ein Begriff? Das ist so eine Videospielseite aus Amerika, die rühmen sich damit, dass sie den Gameplay-Aspekt komplett ausblenden und sich rein auf das Narrative und das Design und die Botschaften und die Interaktion mit der echten Welt beschränken. Also genau das, was so dein Horror existiert. Also wenn ich mich auf die echte Welt beschränken möchte in einem Videospiel, dann spiele ich vielleicht kein Videospiel und gucke mir die echte Welt an. Wenn ich zocken will, dann will ich zocken. Keine Ahnung, ich will da keine tiefgründige Botschaft haben, warum jetzt, wenn ich einen Panzer in Command & Conquer auf die gegnerische Basis schicke, dass ich dann eventuell, keine Ahnung, imperialistischer Westerner bin oder so. Keine Ahnung, das ist, keine Ahnung. Ja, okay. Erinnert ihr euch noch an die 90er, wo Spiele danach bewertet wurden, ob sie Spaß machen? Ja. Spaß ist doch nur ein soziales Konstrukt. Ja, Spaß ist subjektiv, Spaß ist ein soziales Konstrukt, alles klar. Also dann kommt... Neurologisches? Ein neurologischer Trick. Die Szene ist Männern dominiert, bla bla bla, aber es gibt ja auch Dragon Age Inquisition, bla bla bla, das irgendeinen Award gekriegt hat von einem Schwulen- und Lesbenverband. Das ist ein richtiges Kackspiel, ja. Aber weiter. Bla bla bla, Women in Tech, Sexualisierung weiblicher Videospielcharaktere ist zurückgegangen. Trotzdem zeigt sich gerade in speziellen Fankreisen unter Medienvertretern immer wieder, für einige scheinen Frauen auch im 21. Jahrhundert exotische Wesen zu sein, die man sich zwar gerne anguckt, aber ihnen nur ungerne zuhört. Schöner Strohmann, oder? Ja. Ich meine, jetzt im Sommer brennen die halt leicht, die Strohmänner, aber trotzdem hat es so schön gemacht. Ihr denkt darüber nach, dem Kölner Messegelände einen Besuch abzustatten. Wir haben mal ein paar Benimmregeln für weibliche Gamescom-Besucher zusammengestellt, damit sich verbliebene Fedora-tragende Gamergate-Verteidiger und dem letzten Jahrtausend hängen gebliebene Spielejournalisten nicht unwohl fühlen müssen. Also Rainer Schauder und Gamergater, alles klar. Seid sexy. Hm? Offiziell geht es bei der Gamescom zwar darum, die neuesten Spieleinnovationen und das Volk zu bringen. Das wahre Highlight scheint für ziemlich viele Menschen da draußen aber etwas anderes zu sein. Brüste. Oder um es mit dem Fachblatt Computerbild zu sagen. Insbesondere männliche Spieler genießen im unschuldigen Rahmen der seriösen Spaßveranstaltungen neben den virtuellen Freuden vor allem die fleischlichen Verlockungen. Die lächeln ihnen in Form scharfer Messehostessen immerhin von nahezu jedem Ausstellerstand entgegen und posieren bereitwillig in geschmeidigen Posen, oft in einen Hauch von nichts gekleidet vor den lüsternen Linsenknips freudiger Zocker. Dieser Bildjargon, einfach herrlich. Ist das nicht aber jetzt ergibt... Auch? Auf Automessen und so weiter. Also das ist doch auch schlimm. Ja, achso, ich habe noch keinen Artikel gelesen. Furchtbar, absolut antifeministisch. Nee, Moment mal, also es gibt Bewegungen, zum Beispiel, es gibt Rennserien, die haben die Grid Girls abgeschafft. Ah. Weil es Proteste gab. Also das ist, jetzt ergibt das alles auch einen Sinn. Ich bin heute auf Twitter auf eine Person aufmerksam geworden, die wohl auf der Gamescom mitorganisiert hatte und die teilte diesen Bildartikel und sagt, absolut unfassbar, also genau der Bildartikel, der auch hier angesprochen wurde. Und dann habe ich mal darauf geantwortet und gesagt, oh ja, furchtbar, ja, wer hat denn diese Frauen das gezwungen anzuzogen? So ein bisschen frech. Und geantwortet hatte dann darauf die Chefredakteurin von hier diesem, von Broadly. Ja? Und das fand ich wieder mega witzig, weil die in ihrem eigenen Feed so einen Artikel von Broadly teilte, in dem ging es um sexy Bauern, bei Bauer sucht Frau, natürlich dann mit so einem Typen, Sixpacks und so weiter und so fort, ja. Also, ja, gut, ich meine, wir haben es mit Weiß zu tun und Doppelstandards sind da auch keine Seltenheit, ja, aber es scheint mir so, als wäre Broadly so richtig dieses, als würden die sich im Clickbait suhlen und da ist es dann halt auch egal, welcher Art und Weise. Ja. Also ich glaube, diese Publikation hat die meisten Anne Witzurek-Artikel drin. Noch Fragen? Ja. Oh, Qualitätsmerkmal. Es passt gut zusammen. So, ja, dann will bla bla, fleischliche Verlockungen, der ganze Blödsinn. Aber dann wird es auch wieder lustig, auch wenn Studien, Umfragen und der ganz normale Menschenverstand anderes nahelegen. Studien, ich habe mir den Link angeguckt, da wird alles diskutiert, aber nicht das, was sie hier sagt, nämlich unter vielen Leuten herrscht nach wie vor die Annahme, dass sich am Geschlecht festmachen lässt, für welche Art Spiel sich jemand interessiert und Frauen generell weniger spielen als Männer. Und ich meine, die liest ihre eigenen Sachen nicht anscheinend, weil das ist halt diese übliche Studie mit den 47% Frauen, die spielen. Aber wenn ich mich recht erinnere, wird in der Studie ganz klar gesagt, dass es verschiedene Genres gibt und dass die sich an verschiedene Geschlechter auch richten, mehr oder weniger. Ja? Ja, und ich glaube, du wirst zum Beispiel bei Sachen wie Rundenstrategie oder so deutlich weniger Frauen finden als bei The Sims. Ja, oder genau. League of Legends, wo du 10% Frauenanteil hast. Also, keine Ahnung. Aber da musst du halt auch 1000 Stunden üben, bis du einfach nur, dass du so medium gut bist in dem Spiel, ohne dass du jetzt irgendwas reißen kannst oder so. Und League of Legends ist ein interessantes Beispiel, weil, wie du schon gesagt hast, der Anteil an weiblichen Spielern ist sehr gering, aber der dafür, dass er so gering ist, wird halt eben den Streamerinnen, die League of Legends spielen, ja, die haben halt eben die überwiegende Aufmerksamkeit auf zum Beispiel Twitch und solchen Seiten. Ne? Ja, ja. Also da sieht man schon wieder so ein bisschen so, nur weil da halt wenig Frauen da mitspielen, heißt es jetzt lange nicht, dass sie nicht ausreichend vertreten sind. Ja. Ja, die kriegen halt auf Twitch, kriegen sie Zuschauer für so, keine Ahnung, wenn sie in der Silver Division sind. Und niemand würde einen männlichen Spieler in der Silver Division angucken. Niemand. Nee. Also, das sind dann vielleicht drei Freunde oder so, die dann den Stream nebenher aufhaben. 10.000 Leute zu, ja genau. Weißt du? Ja, und das halt für Silber oder für Gold, was halt nichts ich mein jetzt ist. Ja, und ich meine jetzt auch nicht irgendwie so eine Casey-Tron oder so, sondern halt welche, die das auch ernst nehmen, das Spielen, ja. Ja. Also Casey-Tron ist für mich ein Troll, das deswegen. Ja, vor allem gibt es ja diesen Unterschied im Interesse ja nicht nur bei Videospielen. Also es ist ja Literatur oder Filme, auch Serien und so weiter, das ist ja überall eigentlich bekannt, dass es nicht 50-50 verteilt ist, was das Interesse anbelangt. Ja. Und im Grunde typischen Actionfilm oder diese typischen Frauenromane, sage ich mal, die nicht ohne Grund von einem bestimmten Geschlecht häufiger gelesen werden. Ja, dann nimm Pornografie. Pornografie ist eher für einen Mann und Erotikliteratur ist eher für die Frau. Also du hast die komplette Branche sozusagen von Erotik schreiben als Buch ist von Frauen dominiert. Da gibt es eigentlich fast nur Frauen, die das konsumieren. Und andersrum, mit Pornos ist halt eher männlich dominiert. Also, habe ich auch schon anders erlebt. Damit weiß man auf jeden Fall auch gleich, was davon moralisch okay ist und was nicht. Ne? Ja. Ich finde ja auch dieses Zitat ohne Absender hier prima. Zitat. Ein Spieler ist absolut dazu in der Lage, sich in einen Zauberer, Zwerg oder Katzenmenschen hineinzuversetzen, aber nur solange der männlich ist. Ist halt scheiße gelogen. Ne? Also sie spielt auf Skyrim an, da geht auch der Link hin, weil der Satz ist hier etwas weiter unten. Und gerade die Elder Scrolls Spiele Elder Scrolls Spiele geben schon von Anfang an dir die Möglichkeit, als Frau zu spielen. Punkt. Ja. Also, vor allem, ich möchte es nochmal gerne sagen, meine Freundin, die spielt nicht so viel am PC, aber Skyrim hat sie absolut gesuchtet. Ich sag mal so, der Großteil der 500 Stunden, die bei mir auf Steam gelockt sind, das war sie, ja. Und was hat sie gespielt? Eine Frau oder ein Mann? Sie hat einen Mann gespielt, männlichen Elfen. Ah, verdammt. Hat die denn gar keine Ahnung? Sie muss eine starke, füllige, dunkelhäutige, naja. Dafür habe ich halt eben männlichen Mod gespielt, sind auch wieder... Sind auch 50% der Stereotype erfüllt, ist okay. Ja gut, dann wird hier noch erzählt, Mobile Games würden an Frauen verkauft. Was ein Wunder, ne? Wenn man sich die Statistiken halt richtig anguckt. Sind es nun mal auch Mobile Games und oft auch, wie hier bemängelt wird, welche mit einer Komplexität, die selbst ein Kleinkind zu Tode langweilen würde. Ich weiß nicht, wie viele Leute, Frauen ich kenne, die diesen Cookie-Clicker-Kram oder sonst was spielen. Oder das mit diesem Hin- und Herschieben von irgendwelchen Kugeln und so. Plants vs. Zombie als App für dein Smartphone. Naja. Und dann geht es ja noch auf Sunset los, indem sie sagt, oder rollenspielmäßig angehauchte Simulation von Tätigkeiten, die einen schon im realen Leben nerven. Das Mädchen muss sich mal briefen lassen. Das war vor einem Jahr noch der letzte Schrei aus der Indie-Ecke, eine Putzfrau zu spielen. Ja. So, dann zieht euch was Hübsches an, bla bla bla bla bla bla bla bla. Dann wird es wieder tut den Medienvertretern, vor allem tut den Medienvertretern einen Gefallen, als wenn Cosplayerinnen das machen würden, um Medienvertreterinnen einen Gefallen zu tun. Die machen das, um ihren Narzissmus zu befriedigen, um möglichst viele Blicke. Es geht ihnen vielleicht wirklich mit dem tiefen Dekolleté darum, viele Blicke auf ihr tiefes Dekolleté zu ziehen. Ist euch das schon mal im Kopf rumgegangen, liebe Leute bei Broadly? Nein, das sind Games-Fans und die legen viel Wert auf Detail bei den Kostümen, und weil die Computerspieleindustrie so sexistisch ist, bleibt ihnen leider nichts anderes übrig, außer knapp bekleidete Elfen zu cosplayen. Boah, es ist echt, also, ja, dann unten kommt dann auch, lässt sie dann die Katze aus dem Sack. Ne? Wisst ihr, warum Feministinnen so ein Imageproblem haben? Weil sie Veränderung fordern, und Veränderung ist anstrengend. Ähnliches gilt. Die Überschrift ist genial, ne? Habt Verständnis. Ja. Habt Verständnis, dass wir euch irgendwie gerne als Schwein auf einer Platte mit einem Stöckelschuh im Mund sehen wollen. Verständnis. Klingt nach Listen and Believe. Ja. Setzt eure Fedoras ab, ihr Arschlöcher, und habt Verständnis. Oh Mann, ey. Also die Frauen wollen die Option haben, auch virtuell eine starke, selbstbestimmte oder zumindest handlungsbestimmende Frau zu sein. Helden sind männlich, das war schon immer so. Und wenn ihr ein Problem damit habt, dann spielt eben die Wendy-Spiele. Hier, also... Ja, bla bla bla bla. Wie wäre es, wenn du die Satire-Klasse einfach nochmal wiederholst? Ich verstehe jetzt auch die Grundlage dahinter überhaupt nicht. Es gibt so viele Spiele, also seit der Zeit, seitdem ich angefangen habe, Videospiele zu spielen, die, wo weibliche Hauptcharaktere gezeigt werden, die man spielt, die einfach eine starke Personen sind. Also aber wenn du das zugibst, dass es die gibt, dann kannst du ja keinen polarisierenden Artikel mehr schreiben. Ja, das ist das Problem. Aber sie versucht ja nicht mal in irgendeiner Weise da drauf einzugehen. Das ist ja auch gegeben, dass es das nicht gibt, und dann... Nein, das ist ja auch nicht ihr Job. Ihr Job ist es halt, Klicks zu generieren, und das machst du halt eben mit so einem Artikel, der sich auf möglichst arrogante Art und Weise mit dem Gaming befasst. Ja. Also ich nehme die auch nicht ernst. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendeine Ahnung davon hat, weil sie das nicht möchte, aber sie hat Ahnung davon, wie soll ich sagen, die Leute anzupissen. Ich meine, sonst würden wir ja nicht drüber reden, oder? Ja, wenn das Ziel war, dann Mission accomplished. Dann kommt halt dieser Satz über Katzenmenschen. Das ist auch gut hier, mehr lesen, warum Nerds solche Sexisten sind. Ach Gott. Ja, ja, natürlich. Und vergesst nicht, wo euer Platz ist. Und da ist eigentlich dann mein... guckt man in die Kommentarspalten auf einschlägigen Gaming-Seiten, videospielebezogenen Subreddits oder ganz allgemein allem zum Thema Sexismus, Gender in Videospielen an, versteht man schnell, für Frauen gibt es in dieser Debatte nur zwei Positionen. Die des hysterischen Feminazi, der allem und jedem Sexismus unterstellt und das tut, nur tut, weil er Videospiele hasst, sie nicht versteht und an allen den Spaß daran nehmen möchte. Ja, ja. Bis dahin gehe ich völlig konform. Ja. Und die des coolen Gamer-Girls, bis hier kommen wir auch noch mit, das dadurch auftrumpft, dass es gar keine Kritik äußert und den optischen Ansprüchen des Dead or Alive Extreme Beach Volleyball-Spielers entspricht. Sucht euch eine Seite aus, sonst tun das andere für euch. Das ist so geil. Bis auf diese völlig überzogene Nummer mit dem Dead or Alive stimmt der ganze Absatz. Ja. Also, ja. Auf jeden Fall. Aber ist das noch Satire? Ja, ich frage mich auch. Oder hat sie da aus Versehen, aber das haben wir ja schon öfter bei Social Justice Warriors gesehen, dass diese Trennwand sehr dünn ist und dass die sich manchmal aus Versehen in die Richtung der Wahrheit drehen und dann was sagen. Ja, ich glaube, das ist wieder so ein Ding, vorauseilen quasi, das zu sagen, damit man dahinter ja sagen kann, so, ja, hier, jetzt unterstellen die uns hier irgendwie, wir wollen uns den Spaß verderben, das haben wir auch schon in unserem Beitrag geschrieben, das ist ja so, das machen wir ja immer. Das haben wir eine gute Zeit, ja. Aber eigentlich... Deniability. Ja, genau, aber eigentlich sage uns lau, ne? Ja, vor allen Dingen ist es halt auch wieder so ein Kafka-Trap, ne? Dass du dich quasi gar nicht beschweren kannst jetzt, weil wenn du dich beschwerst, dann ist das ja nur wieder... Damit sagst du ja nur, dass der Artikel stimmt. Ich habe ihnen mal diese alte Collage von den Not Your Shield-Mädels zusammengestellt und geschickt, kommentarlos mehr oder weniger so, ja. Weil da sind auf jeden Fall hübsche Frauen dabei, aber die optischen Ansprüche des Dead or Alive extrem bisschen. Auch wenn wir jetzt mal einen Moment davon ausgehen, dass das Ganze Satire wäre und sie das halt eben geschrieben hat, weil, keine Ahnung, sie da diese Stereotypen sieht und auf lustige Art und Weise entlarven möchte, hilft es doch der Diskussion nicht, weil sie ja automatisch durch die Art, wie sie schreibt, die Denkweise, die vielleicht einige haben, ich bezweifle es zwar, aber diese Denkweise, wo man halt eben in diese beiden Stereotype einteilt und sonst nichts gibt, ja, wird ja dadurch quasi auch wieder angeregt. Also, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Soll keine Satire sein. Also in der Satire schreibst du rein, auch wenn Studien, Umfragen, ganz normale Menschenverstand und so weiter. Also unten steht Tags, Humor, aber ja, eben. Auch den habe ich bisher nicht gefunden. Wartet, das ist Hate Speech. Das wird ein Wir und Die aufbauen. Stimmt. Also wir, die Feminazis und die alles kritiklos hinnehmen. Das ist Hate Speech, was sie da machen. Ja, und der tarnt sich als Satire. Ja. Genau wie die AA-Stiftung das vorausgesagt hat. Also Mann, mir fällt jetzt die Schuppen von den Augen. Mit Silikon Sexismus bekämpft. Aber ich meine, es gibt von 2013 gibt es eine Studie aus den USA, wo man Leuten, die sich in die Uni eingeschrieben hat, bevor sie sich einschreiben durften, Artikel vorgelegt hat. Und ein paar von den Artikeln haben STEM-Lords als ganz normale Menschen dargestellt, die nicht irgendeinem abartigen Stereotyp entsprechen, wie in wie mit der Nerd-Serie und einmal Artikel, wo die STEM-Lords halt als die absoluten Autisten und merkwürdigen Menschen dargestellt worden sind, herausgekommen ist, dass das so, also dass in der Gruppe, wo halt die ultimativen Nerds in den STEM-Fields waren, dass die Gruppe wesentlich weniger oft sich in STEM-Fields sich eingetragen hat und dass dort, wo man die STEM-Fields als, also die Leute, die es halt lernen, als normale Menschen dargestellt hat, dass dann danach dann die Leute sich auch eher für STEM interessiert haben. Und gerade bei Frauen ist es dann interessant, dass dann sozusagen das eigene Stereotyp dann auch zu einem Ungleichgewicht dazu führt. Also dass desto mehr du über Gamer wetterst und über die Gamer-Branche, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen Lust haben, sich halt programmieren zu lernen. Ja, aber natürlich, wenn du die ganze Branche als unattraktiv darstellst, weil halt eben da deiner Meinung nach irgendwelche Autisten rumhängen, die Frauen hassen und so, dann ist ja klar, dass halt eben Frauen nicht ankommen werden und sagen sie irgendwie, ja, dann gehe ich da jetzt aber hin, um irgendwas auszugleichen oder so. Ja, ja, also, ja. Die Hate Speechler. Ja, ja. Hier Mama Magazin hat gerade im Chat noch was Wichtiges angemerkt. Er meinte, die haben gar nicht darauf hingewiesen, dass man ihnen auch Geldgeierheit vorwirft. Ja. Ja, klar. Also, ja. Also, auch insofern ist es halt schlecht. Ja, dieses Ding war halt auch parallel wieder. Das ist das Respawn Gathering of Game Developers. Auch mit so einer Trulla von der IGN. Und, oder wie IGDA heißt? Meinst du? IGDA, ja. und das ist hier quasi, also das ist so eine Art Republika für Game Developers, sage ich jetzt mal. Ja, also die reden da, diese ganzen Panels, da geht es fast nur um Marketing und Verkaufen und lauter so ein Kram und Women in Games haben wir hier. Aber hier dieser Jason De La Rocca, das war auch der hat auch, glaube ich, Anti-Gamergate-Propaganda gemacht, wenn ich mich nicht irre. Jason, welcher? Der, weiter unten, also so fast so weit, wie du runter warst. Ach, der Name kommt mir doch bekannt vor. Der Typ hier? Jason De La Rocca, ich bin gerade hier am Gucken nach ihm. Ah, der war mal Chef der IGDA, also würde gut passen. Ja, ich glaube, die aktuelle Chefin war auch dabei. Ja, auf jeden Fall jede Menge Leute hier und ich habe mal so ein paar Perlen rausgepickt. Also zum einen war da so eine Dame aus Dänemark, glaube ich, und das ist hier nicht die, aber eine andere, die irgendwie bei dem Zeug von ihr irgendwie dabei war. Und dann schreibt die hier irgendwie, was ist hier genau dieses Ding hier? Who's making games according to IGDA? Und dann steht irgendwie Default Human. Caucasian, male, heterosexual, able-bodied, cisgender, University College educated. has not experienced discrimination. Oh mein Gott. Ja, da liegt sie ja, die Discrimination. Oh. Has not experienced. Also könnt ihr euch irgendeinen Menschen vorstellen, wo ihr sagen würdet, dieser Mensch hat noch nie Diskriminierung erfahren. Der, alles, was er möchte, passiert und keiner sagt irgendwie, nee, du kommst in den Schrein oder irgendwas. Ne? Der hat nie Diskriminierung nach den neuen Regeln erfahren, Chris. Du ja, weißt doch, das dass die okay. alten Regeln der Diskriminierung und so nicht mehr gelten, sondern nur noch das, was auf das Tumblr also steht. Fand ich ganz lustig, diese Tante hier, da geht es hier irgendwie darum, reaching out to the guardians, dass man ja, wenn man den Leuten irgendwelche Computerspiele verkaufen will an Kinder, dann muss man ja an den Eltern vorbei. Und deswegen hat die hier irgendwie Firma oder Foundation oder irgendwas gegründet, um halt eben Eltern was von Computerspielen zu erzählen, damit sie denen dann irgendwie Computerspiele verkaufen können. Und dieses Ding hier ist irgendwie Game Designing für die 1%, also für Superreiche. Und da steht irgendwie actually enjoy paying money ist einer der Vorteile, wenn man was für die Superreichen macht. Dazu empfehle ich, wenn jemand viel Zeit hat, wie heißt das hier von Ted Williams, das Ding? Ah, verdammt. Da 4 Bände. Es geht darum, dass die Superreichen sich ein eigenes virtuelles Reich erschaffen und verdammt. Eins meiner Lieblingsbücher, mir fällt es nicht ein. Fountainhead. Otherland, danke. Ah. Bitte sehr. Manchmal. Sehr, sehr gute Bücher sind allerdings zusammen 3000 Seiten, aber da geht es eigentlich genau um das, dass die Superreichen sich so ein virtuelles Ding bauen lassen und jeder Superreiche hat sein eigenes Königreich und der eine hat halt, was weiß ich, die Welt von der Wizard of Oz gewählt und der andere hat halt den Herrn der Ringe als Vorbild und ganz abgefahrene Sachen. Ja. Sehr gute Bücher, aber etwas lang. Ja, hier geht es irgendwie um den Betriebsrat von dieser Firma Good Game Studios. Da gab es auch irgendwie mal die Leser-Uschi und so ein paar Leute hatten da irgendwie damals drüber geschrieben, so von wegen, Gamer geht, interessiert sich nicht für den Betriebsrat von Good Game und so ein Kram. So nach dem Motto, ja, die interessieren sich ja nicht für das wirklich Wichtige. Und was ich hier auch besonders lustig fand an diesem Beitrag, ist halt eben, diese ganzen Sachen werden alle auf Englisch gehalten, ne? Und dann kriegst du dann hier die Frage in Köln, ne, wohlgemerkt, beantwortet, are unions like Verdi the source of all evil? Das ist einfach nur so dieser Snob-Charakter auch von dem Ganzen schon so, ne? Wir unterhalten uns da auf Englisch mit unseren coolen Ami-Freunden und so hier über Deutschland und was hier irgendwie los ist. Meine Güte, ey. Und das ist auch nochmal so ein extra Event halt. Das ist halt parallel zu Gamescom, aber natürlich nur für die Cool Kids. Und bei dem Typen hier geht es auch um Women in Tech, wo er dann hier irgendwie meint, dass er sich da schon jahrelang für einsetzt und so ein Zeug. Er ist irgendwie der Founder. 5000 zahlende Mitglieder, davon kann man leben. Wahrscheinlich, ja. Und er hat schon hingekriegt, dass es von 6% auf 19% gestiegen ist. Und er hat ja auch Black, Asian and Minority Ethnic in Games gegründet. Und da sind die gleichen 5000 Leute Mitglied. So. So ein Zufall. Wahrscheinlich. Das musst du mal nochmal aufsplitten, natürlich nach bester intersektioneller Manier. Sein Firmensitz ist auf den Bahamas-Inseln, ja. Da wird aber nicht unterschieden, in welchen Bereichen die Frauen dann arbeiten, nehme ich an. Also einfach Gaming, in Games. Ja, also wenn ich mit dann an der Rezeption sitzen oder irgendwelche Human Resources sind oder so, dann zählt das auch. Nee, der nächste Push ist dann, dass die Asset-Designer genauso viel verdienen müssen wie die Programmierer. Das ist dann der nächste Push, weil das ist die nächste Mauer, an der sie abprallen werden. Hm. Weil Leute, die 3D-Modelle machen und Zeug zeichnen und malen gibt es wie Sand am Meer, aber richtig gute Programmierer. Hm. Ja, ich hätte auch dieses Ding vom letzten Jahr gefunden und ich glaube, das habe ich auch noch irgendwo in meinen Tabs versteckt und da war, also in der PR sind die meisten Frauen da tätig. Ja. Also den Kram verkaufen halt. Ja, als Hostess auf der Gamescom. Genau, von den Games. Wir beschäftigen jedes Jahr für eine Woche 30 Frauen, reicht das nicht? Und das ist ja auch wieder so ein, ja, wir sind die Allergeizten, wir sind so cool, Ding irgendwie, what is an author? And why should we care? Und halt von wegen so, ja, hier, wir sind die Allercoolsten, wir machen zwar nichts mit Technologie oder so, aber wir machen Crafting of compelling narrative experiences. Ja, wie damals, id Software, die haben gezeigt, dass das ganz wichtig ist, dass man compelling narratives für so ein Spiel hat. Ja, doch, auf jeden Fall. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Vortrag des ganzen Tages. Why you should learn to make shitty games. Da können die SJWs echt weiterhelfen. Oh, nice. HTML5 Indie Game Creator. Also so Weingeschichten. Alter, weißt du, keine Ahnung. Ich kann schon verstehen, dass es theoretisch auch noch Game Design ist, aber HTML5, ein gammeliges Programm machen... Fick dich, Alter, Robert. Ohne Spaß. Also das habe ich mit 12 Jahren gemacht. Weißt du, mit 12, 13 habe ich auch schon HTML geschrieben, habe auch schon ein Minigame gemacht. Aber da sitzt ein erwachsener Mann, der einen Vortrag darüber hält, dass er HTML kann. Alter Schwede. Der gehört in die Behindertenwerkstatt. Ohne Spaß. Aber Chasing the Perfection in Games is Killing Small Indie Studios. Ja, da kommt dann so eine Scheiße wie David Gallant bei raus, der sich zu Gamergate einen runterholt. Das ist unglaublich. Guck mal, wie freundlich er schon guckt. Ja, die Problembrille, die Problemmütze, das Problemgesicht. Was hat er da für Games hinten an der Wand hängen? Nee, das sind Comics. Captain America? Der wird dir eine scheuern. Auf jeden Fall. Ich möchte noch nicht mal mehr sagen, dass er unbedingt schlechte Spiele macht. Weißt du, aber einfach nur HTML5 und was HTML können und dann darf es so tun, als ob man was kann. Also keine Ahnung. Also, ja, er hätte ja einen Vortrag darüber, dass man schlechte Spiele machen soll. Also von daher. Stimmt. Das ist ja, der Fachmann wahrscheinlich, ja. Okay, ich verstehe es. Fies von dir zu behaupten, dass du ihm jetzt nicht zutraust, dass er schlechte Spiele machen kann. Stehst du hier dein Wort? Er kann ja auch schlechte Fotos machen. Also kann man ihm das schon zutrauen. Ja, und dieses fand ich auch ganz prima. Disempowerment Fantasies. The Learned Value of Voluntary Power Loss in Videogames. Weil das, was man natürlich haben möchte, wenn man irgendwie Computerspiel spielt, ist nichts beeinflussen können. Keine Macht haben und so. Ja, wobei, das kann ich ja zum Teil vielleicht sogar nachvollziehen. Ich habe mir jetzt Freitag, glaube ich, mir ein Let's Play von Soma angeguckt. Ich weiß, wie das Spiel kennt. Und das ist ja auch von diesen Amnesia-Machern. Ja. Da geht es ja auch generell darum, dass man als Spieler ja eigentlich keine Option hat, sich zu verteidigen, außer wegzurennen. Was man eigentlich ja das auch nicht gewohnt ist. Oft hast du ja irgendeine Möglichkeit, immer die Monster zu erschießen oder irgendwas zu benutzen, um die auszuschalten. Und da bist du ja eigentlich komplett hilflos. Also kannst halt nur wegrennen im Prinzip. Ich weiß nicht, was in die Richtung da gehen soll. Zumindest könnte ich mir dann erklären, was damit gemeint ist. Weil das andere finde ich auch etwas merkwürdig, das so anzupreisen. Also ich denke da irgendwie an die Szene, wo Gordon Freeman eingesperrt wird und sie draußen lachen irgendwie, haha, jetzt haben wir dich. So, das ist dieses, was normalerweise Power Loss in Gaming bedeutet. Die machen irgendeinen narrativen Trick und nehmen dir das weg, was du dir bis dahin erarbeitet hast. Genau, ist natürlich, das liebt ja jeder Gamer, wenn er schon 6 Stunden oder so gespielt hat, ja, dass er irgendwie eine Flashbang abkriegt oder ohnmächtig geschlagen wird und in der Zelle aufwacht ohne seine Waffen und alles. Ja, das lieben Gamer, natürlich. Ja. Ich kann auch immer am besten. Deus Ex Human Revolution. Gut, in einigen Spielen kann man dann mal sagen, Elebert, ich bin Magier, weißt du, aber... Ja, ich meine, das kann man ja mal machen, aber das ist an sich schon so ein Klischee, dieses halt von hinten eins überkriegen. Ja, das ist schon ein Trope, genau. Ja, und dann darf er 1,5 Stunden Vortrag haben. Für ein Ding, was jeder aus dem Videospiel kennt, wo man dann. Nee, es geht ja hier um Voluntary Power Loss. Ah, also, Voluntary, okay. Aber was das dann genau sein soll. Also ja, gut, dann kann ich beim ehesten sowas, was Dr. Rand gesagt hat, dass ich halt in einer Umgebung bin, in der ich nur reagieren kann, praktisch, ja, halt, und nicht von mir aus direkt was ändern kann. Aber das ist ja. Das ist ja eher. So eine Get-Raped-Sim mit Power-Loss, ja, gesellschaftlich relevant oder was, ja. Aber das Ding ist doch auch, das ist doch eher eine Erfahrung. Ich spiele doch ein Spiel, in dem ich nur vor was wegrennen kann, nicht wie Skyrim oder sagen wir auch nur mal einen Shooter, den ich dann nochmal spiele oder so. Das spiele ich mal für 20 Minuten, wenn ich die Erfahrung haben will. Also so geht's mir zumindest. Also ich würde sowas dann nicht exzessiv spielen. Und viele von diesen Spielen, die so eine Erfahrung bieten, gammeln dann bei mir in meinem Steam-Backlog rum und sind über die 20 Minuten nicht rausgekommen, wie hier das Ding mit den Robots, Sir, You Are Being Hunted. Ah ja. Mhm. Oder dieses, wie heißt das in Schwarz-Weiß, mit dieser amerikanischen Kolonie, Betrayer, glaube ich. Das sind so abgefahrene Erlebnisse, aber wirklich ein Spiel. Also so, das sind meistens noch die Sonderlinge, ja, genau. Ich meine, und vor allem, ja, also ich meine, ich bin ja Gamer und mich interessieren ungewöhnliche Spielprinzipien schon, natürlich, ja. Also ich habe auch, wo wir es gerade von Amnesia hatten, ich habe auch die Vorgänger davon, Penumbra, sehr gern gespielt, weil es mal was Ungewöhnliches war. Aber im Endeffekt spielst du die einmal durch und dann war es das, ja. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es kommerziell erfolgreich ist, ja. Also die meisten Spiele, die halt Spaß machen, die zockt's ja immer wieder, ne? Und solche Geschichten sind halt, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, selten und meistens halt eben, ja. Ich habe mir auch deswegen halt Let's Play angeschaut von Soma, weil mich das Spiel selber überhaupt nicht von der Mechanik interessiert hat. Solche Spiele finde ich auch eigentlich, also es war für mich teilweise eher wie ein Walking-Simulator. Mich hat eigentlich die Story interessiert und deswegen habe ich auch beim Let's Play einfach die Parts übersprungen, wo es darum ging, folgende Monster wegzulaufen, habe mir halt dann die Sachen angeguckt, die ich interessant fand. Also das würde ich auch nicht, also das wäre für mich dann diese Zwischenparts, wo ich einfach nichts machen kann, aber nur wegrennen muss und warten muss, bis ich woran vorbeischleichen kann. Finde ich extrem langweilig. Also für mich persönlich jetzt. Ja, meistens gibt es ja noch so Spielemechaniken, Rätsel, solche Geschichten, vielleicht irgendwelche, was habe ich doch schon mal gesehen, psychische Effekte, du guckst Monster an, kriegst Angst und so und siehst dann immer weniger und irgendwann wirst du wahnsinnig. Also da jetzt rein Walking Simulator zu sagen, keine Ahnung, dafür kenne ich das mal nicht gut genug, aber... Das stimmt. Also es gab natürlich ein paar Rätsel und so weiter, aber ich sag mal so, man hat wirklich 80% der Zeit, war man geht von A nach B, erkundet die Umgebung, hört sich irgendwelche Audio-Logs an, findet irgendwelche Gegenstände. Das war dahingehend schon sehr ähnlich zu Gone Home. Aber dann kamen dazu halt eben diese Monster in bestimmten Abschnitten, bei denen man sich verstecken muss. Also ich kann schon verstehen, wie man daran Spaß haben kann. Ich sage nur, für mich persönlich wäre es halt eigentlich ein sehr langweiliges Spiel, wo ich eigentlich darauf hoffen würde, dass es endlich bald weitergeht und ich was Neues von der Story vielleicht mitbekomme, als jetzt immer diese recht sich wiederholenden Mechaniken durchzuspielen. Okay. Also hier Voluntary Power Loss, das habe ich, wenn ich 2-3 Bier trinke und naja. So die Reaktion wird langsamer und keine Ahnung. Wirf dich doch mal für einen Vortrag im nächsten Jahr. Ja. Dann so als Beispiel kannst du dann in Stalker dir den Wodka reinziehen. Voluntary Power Loss und Virtual Reality in 1. Und die Brille war leicht. Und dann setzt du dir eine Brille ohne Sehstärke auf und trinkst. Ja, aber wie viel muss man trinken, dass man das für eine virtuelle Realität hält? Ja, das ist ja dann schon mit so einer Art Realitätsverlust geht es dann einher. Ja, genau. Dann setzt du sich eine Brille ohne Stärke auf, macht sich ein Bier auf und brüllt immer ein Monster. Sieht er sie nicht und sagt, okay, du nimmst es, oder? Nee. Und dann kannst du auch weglaufen, gleich üben dann. Ja, komische, auf jeden Fall komische Felder, die diese Fachleute da haben. Ja. Ja. Also das war halt hier dieser Women in Tech Day letztes Jahr, mit der Dorothee Bär, die ja auch irgendwie diesen Computer Award da irgendwie vergeben hat. Eben in der T-Chain von der von der Dame, da hatte ich das gesehen und ja, das war halt hier noch so ein kleineres Ding. Dieses Jahr war es ein klein wenig größeres Ding, was ich auch lustig finde auf dieser Games-Career-Seite. Ist hier Werbung für diese Good Game-Firma. Das fällt mir jetzt erst auf. Ja. Top-Arbeitgeber. Ja, und das war hier dieser Women in Tech Day dieses Jahr. Also da wurde dann hier irgendwie verschoben, aber es ist immer noch nur mit Einladung, stand hier glaube ich auch irgendwo mit bei. Und das ist dann hier dieses Programm-PDF, wo man dann hier auch die Herrschaften sieht, die dabei sind. Keine bunten Haare bisher. Ja, und das ist ja die Kate Edwards, ne, von der IGDA. Und hier war irgendwas mit von wegen der Kate Edwards. To publish a culturalization handbook for game developers. Was auch immer das dann bedeutet. Dass man in China Mao nicht blöd finden darf und in Europa alles sexistisch ist und Mao eine Burka braucht. Naja, aber das hatten wir doch schon, diese statt Localization, Culturalization. Also, dass du auch zum Beispiel japanische Titel so weit anpasst, dass die Altersklassen der mitspielenden Figuren halt angehoben werden oder dass mehr Stoffstücke auf den Sprites verteilt werden. Oder ach, so. Das soll das heißen, ja. Finde ich. Also, gut. Das war ja vor einem Jahr oder so schon mal. Zensur finde ich immer gut. Und warte, kann ich nochmal den ersten Eintrag von dieser Liste sehen? Ah, UBM, ich wusste es doch, dass ich eben im Vorbeiscrollen. Das sind doch die Leute, denen Gamma Sutra gehört, oder? Ja. Ja, dachte ich, ja. Ja, also keine weiteren Fragen. Das ist wirklich ätzend. Die haben echt alle... Das ist doch auch wieder asozial. Diese ganze Games-Entwicklungsgeschichte scheint unter wenigen Leuten auf der Welt aufgeteilt zu sein, die überall ihre Pfoten drin haben, in jeder einzelnen Veranstaltung. Das ist doch auch nicht richtig. Die anderen Frauen sind ja halt alle nur irgendwelche Sprecherinnen. Ne? Also diese Tante hier ist irgendeine Sprecherin und Business Administration, bla bla bla. Und die Tante hier ist halt auch Director of Communications bei der Largest Esports Company. Heil Diversity. Sag ich da nur. Ja, so viel zum Thema Gamescom. Habt ihr noch was dazu? Ansonsten. Also, ich würde es mir sparen. Okay. He had those who insult video. Guter Schlusssprung. Also, das hier fand ich auf jeden Fall sehr lustig, wo sich hier die No-Hate-Speech hier sagt: Wahnsinn, einer Ehrenamtlichen sind mal die Nerven durchgegangen. Ist nicht gut, aber passiert. Schöne Ausrede, ne? Also, ich bin mir sicher, dass die auch bei jedem, der irgendwie bei Facebook was Doofes schreibt, irgendwie ja, Wahnsinn, dem sind mal die Nerven durchgegangen oder so, ne? Das werden die definitiv tun, da werde ich auf jeden Fall erstmal gucken, ob die Leute normalerweise auch so drauf sind oder was auch immer. Das werde ich definitiv tun. Das klappt wunderbar. Also wenn du irgendwie von Richter kommst, wegen Volksverhetzung, sagst du einfach, boah, mir sind die Nerven durchgegangen, tut mir leid. Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Einen Ehrenamtlichen, denn ich kriege ja kein Geld fürs Volksverhetzen. Ja. Durchgegangen. Wir machen das doch hier auch ehrenamtlich, oder? Das weiß ich nicht. Ach, du kriegst doch nichts überwiesen, ja? Ach so. Ich wollte es gerade sagen, ja, musst du dich mal an deinen Zuständigen beim Patriarchat wenden. Also das geht ja gar nicht. Ja. Schließlich, wenn du nichts bezahlt kriegst, dann sinkt ja der Wage Gap. Das geht ja nicht. An deinen örtlichen Cis-White-Male-Gauleiter, weißt du? Ja. Oh, sehr schön hier. Ja, letzte Woche noch als Folgeempfehlung. Ja, und jetzt... die sind übrigens, die sind, ich glaube, bei mit 1200 Followern mittlerweile und damit haben sie fast Hate Speech, nohatespeech.de überholt, ja. Finde ich sehr lustig. Es gibt also genauso viel Interesse an Hate Speech wie, wie dagegen. Ja. Was macht man nun jetzt damit? Mal sehen. Vor allen Dingen haben die mir meine Idee geklaut, denn als dieses Ding rausgekommen ist, habe ich sofort einen Twitter-Account erstellt, der hieß Yes Hate Speech. Und ja, da konnte ich aber noch nicht mal einen Tweet absetzen. Da haben die mich schon dazu aufgefordert, meine Handynummer zu hinterlegen. Und gesperrt. Und das mit der Handynummer hinterlegen, wollte ich dann sogar doch nicht machen. Aber ja, ist echt fies, weil die Idee hatte ich nämlich sofort, dass man eigentlich da wirklich einen Account braucht, der... Jetzt sei doch nicht traurig, dass dir quasi die Gelegenheit genommen wurde. Sei froh, dass es passiert ist. Ja, die machen das schon gut, das stimmt schon. Ja. Ja, dieser Erzähl mir nix Comic hier war auch sehr lustig zum Thema Hate Speech. Wo sie hier, also ja, das ist ja für die Leute, die Erzähl mir nix nicht kennen, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, aber das ist halt immer so diese Aufmachung mit den zwei Personen, die sich unterhalten und über die sechs Kästen. Und hier ging es dieses Mal um Hate Speech, wo es hier anfing mit meine Fresse, hast du diese unsägliche Debatte um das Engagement gegen Hate Speech im Netz mitbekommen. Da regen sich die Leute ernsthaft auf, das würde die Meinungsfreiheit einschränken, als ob sie ein Recht darauf hätten, ihre beleidigte oder rassistische Scheiße rauszubocken. Oder blöken, vielmehr. Das entspricht übrigens auch dem, was heute, ich habe heute so einen Antifanten abgekriegt, der sich quasi bei mir auch in dieser Richtung geäußert hat. So nach dem Motto, was habt ihr denn dagegen, ihr wollt doch nur hetzen und so weiter. Ah ja, natürlich. Ja, dann geht es hier weiter mit, Leute kapieren nicht, dass Meinungsfreiheit jetzt schon gesetzliche Grenzen hat. Volksverhetzung, Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung oder der Aufruf zu einer Straftat sind jetzt schon Straftatbestände. Also von wegen, die Meinungsfreiheit ist in Gefahr, wenn da mal endlich was dagegen unternommen wird. Ja, wobei wir Hate Speech nicht an der juristischen Definition festmachen, wir definieren das bewusst nicht so genau. Und das ist ja quasi das, was die Antonio-Stiftung da auch macht. Exakt, Foto denn nicht so? Also das finde ich jetzt schon ein bisschen kritisch. Das öffnet ja schon ein gewisses Missbrauchspotenzial. Und wow, könntest du bitte mit deiner Hassrede aufhören? Weiter was? Nun, indem du eine Organisation kritisierst, die gegen Hate Speech agiert und ihr sogar eine unredliche Agenda unterstellt, sorgst du dafür, dass rassistische, beleidigende oder sonst wie fragwürdige Inhalte geschützt und quasi noch legitimiert werden. Wenn du auf diese Art dafür sorgst, dass Statements wie alle Flüchtlinge sollen verrecken, nicht geahndet werden, könntest du das absolut ebenso gut selbst schreiben. Aber ich, stop hate speech! Ja, das ist ja nun wirklich genau das zusammengefasst, was uns hier die letzten Wochen beschäftigt an dieser ganzen Sache. Das hatte die Erzähl mir nix auch auf Facebook gepostet, mit einem sehr langen Text noch passend dazu, um nochmal zu erklären, weil offenbar es einige Leute so gab, die jetzt schon nicht verstanden haben, was sie damit eigentlich meinte. Und die Kommentare darunter waren auch unglaublich. Also es gab nicht viel positive Rückmeldungen, aber auch Leute, wo ich echt dachte, ihr habt überhaupt nicht verstanden, worum es hier eigentlich geht und halt jegliche Aktionen von der Amadeo-Antonio-Stiftung in Schutz genommen haben, weil Zweck heiligt ja die Mittel, ne? Und solange man gegen die bösen Nazis vorgeht, kann man das alles machen. So war so der Tenor. Wow. Oh, das finde ich ganz schön krass, weil ich meine, ja, also es ist, ich finde es eigentlich schon so verpackt, dass man es auch verstehen kann, wenn man jetzt diese ganzen Sachen vorher nicht mitgekriegt hat. Ne? Sollte man eigentlich, aber ich glaube, das waren dann entsprechend Leute, die es auch einfach nicht verstehen wollten. Also das habe ich immer öfter das Gefühl bei der Debatte. Ja, und das waren halt welche von diesen, das haben wir letzte Woche hier auch behandelt, diese Gegenstrategien, wo die dann da meinen, von wegen, ja, man soll Netzwerken und so da vorbeigehen und sich irgendwie äußern und so weiter. So nach dem Motto, ja, jetzt reden wir hier einfach, tun wir einfach so la, wir haben nichts gemerkt. So. Genau, auf keine Diskussion so einlassen, einfach nur sagen, das ist, ich verstehe das. Also ich kann die ganze Idee dahinter überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das in irgendeiner Weise zum Erfolg führt. Kurzfristig vielleicht, aber mittel- bis langfristig unter keinen Umständen. Also ich frage mich echt, wer da diese Strategie, diesen Plan vorgelegt hat, um so vorzugehen. Zu dem Plan kann ich was sagen. Ich weiß nicht, ob die Artikel mit dabei sind, aber Angela Merkel hat bei der Sicherheitskonferenz in München vor 2 Jahren angekündigt, dass wir den Propagandakrieg verlieren und dass wir was machen müssen, damit wir Deutungshoheit im Internet haben, wenn es zum Beispiel zu einem Konflikt in der Ukraine kommt. Und das wird auch auf der Hate Speech Homepage erwähnt, da, also die russischen Trollfabriken. Und ein Teil davon ist sozusagen, dass man im Konfliktfall einen Mob hat, der einen Kriegseinsatz auch verteidigen würde. Also Kriegseinsatz, ja, aber das, was ich meine mit den russischen Trollfabriken, ist, glaube ich, schon was anderes. Das ist halt auch so das übliche... Das war direkt von der Merkel, hat das selber auch darauf hingewiesen. Also du hast keine komplette Verbindung dazu, aber dieselben Talking Points werden halt von der Hate Speech... Ja, das mit der russischen Trollfabrik, das hast du überall. Das ist immer so dieses von wegen so, ja, sind Leute anderer Meinung als wir im Internet. Ja, die sind bestimmt organisiert, um das irgendwie, es gibt ja auch diese russischen Trollfabriken. Hast du schon gehört? Russen sind bestimmt solche von denen. Ich hätte einen super Namen dafür. Gladio.de. Ja. Das fände ich auch gut. Also ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wie gerade erwähnt, Merkel und Social Media Überwachung und so weiter, da gab es ja vor kurzem nochmal wieder einen Artikel auf netzpolitik.org. Ja, ich weiß, Netzpolitik. Aber da ging es ja genau darum, dass halt die Bundeskanzlerin Gesetze angekündigt hat für die Überwachung von sozialen Netzwerken. Ja. Und, Wunderbar. Ja, was stand da so drin? Ach so, okay. Also sie hat sich da auf jeden Fall mit de Maizière beraten und sie sagt halt eben, ja, das ist halt auch wichtig natürlich im Kampf gegen den Terror. Und sie fordert da halt mehr Personal und Kompetenzen an und jetzt kriege ich natürlich wieder, weißt du, stellen sich die Nackenhaare auf, weil ich könnte mir schon wieder vorstellen, wie diese Kompetenzen dafür aussehen. Ne? Siehe zum Beispiel Amadeo Antonio Stiftung, die ja auch beratende Tätigkeiten in dieser Hinsicht anbieten. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen Panikmache von meinerseits, aber anscheinend scheint das Ganze ja jetzt wieder so unter den Nägeln zu brennen, dass man was unternehmen muss. Ja, ja, natürlich, wenn wir Soldaten nach Libyen oder nach Syrien schicken, dann brauchen wir an der Heimatfront jemanden, der das aufrechterhält. Das hört sich nach einer Aufgabe für Bertelsmann an. Bertelsmann. Ja, das Ganze ist halt, ich weiß auch nicht, ist halt relativ vage ausgedrückt auch. Ne? Also man weiß nicht, was meint sie jetzt? Meint sie da neue Gesetze für soziale Medien, Gleichstellung von Telemediendiensten und so weiter? Also ja, ist ein bisschen, da kommt vielleicht nochmal ein bisschen mehr Info hinterher. Gleichschaltung aller Telemediendienste. Genau. Oder so eine generelle Vorratsdatenspeicherung für soziale Medien, so, weißt du? Facebook, WhatsApp, was gibt's noch? Ach, Twitter. Ja, wir haben ja auch dadurch, dass es den Brexit gab, fällt ja in der EU auch ein bisschen so geheimdienstmäßig was und die neuen Kompetenzen für dann Deutschland mit übernehmen. So. Ja. GCHQ, ja, das. Ich denke mal, das werden sie dann auch weiterhin hinkriegen, dass die da uns ausspionieren dürfen. Ja, man weiß immer nicht, was diese Rederei soll, ob es nur irgendwie wieder so ist, damit irgendwelche Leute dann wieder gehört haben, dass dieses böse Internet und dieses böse Twitter und so alles irgendwie überwacht wird und dass man merkt, dass da nichts passiert oder so. Wie auch dieser Spruch von de Maizière über Computerspiele hat er ja irgendwie gemeint, im Internet gäbe es gewalttätige Spiele. Echt? Ja, das war irgendwie so der Originalspruch, das Ausmaß an gewalttätigen Spielen im Internet. Ja, du darfst nicht vergessen, dass Anne Wizorek gesagt hat, auch Gewalt im Netz ist schon Gewalt. Ja. Hm? Also, und Freiheit ist Sklaverei, glaube ich. Ja, schauen wir mal, was da so passiert. Ja, dieses hier fand ich auch ganz nett. Der Ali Utlu hat sich hier drüber beschwert, dass nohatespeech.de nichts zu sagen hat zu den ganzen türkischen Nationalisten, die ihm hier so Nachrichten schreiben, wie ich hoffe, jemand tötet ihn. Ihm. Weißt du, dann hast du so Trusted Accounts von der nohatespeech.de, wo dann Twitter besonders schnell reagiert, wenn die was melden. Und dann tun sie sich aber jemanden wie ein Ali Udlu irgendwie nicht zur Bresche springen, wenn gehatespeeched wird. Also weißt du, keine Ahnung. Also ich. Hat der Ali Udlu, der polarisiert ja auch und dann sagt er ab und zu nochmal was gegen die Ideologie verstößt, weißt du? Ja, stimmt. Ja. Schwul ist dann auch. Das ist, man muss er sich, weiß ich nicht, operieren lassen oder so. Das haben sie mir vorgeworfen, dass er ein Cis-Mann ist. Echt? Ja, das, nachdem wir die ganze Liste runtergegangen sind, also heterosexuell konnten sie ihm ja nicht vorwerfen, deutsch konnten sie ihm auch nicht vorwerfen. Weiß geht auch kaum. Ja, genau. Und, jetzt verstehe ich, also ich glaube, ich habe das mit dem Cis immer noch nicht verstanden. Das war doch so, dass man sich mit dem Geschlecht, mit dem man geboren ist, quasi so einverstanden ist. Ja, also, wenn man sich nicht. Schwuler Mann, er ist keine schwule Frau, er ist mit seinem Geschlecht einverstanden. Ja, aber eine schwule Frau wäre ja auch mit ihrem Geschlecht einverstanden, dann. Der Definition nach oder nicht, oder was? Ja, wenn nein, aber er ist cis, weil er ist biologisch ein Mann und er ist auch vom Denken her ein Mann, nur dass er schwul ist. Er ist halt kein Transmann. Er ist kein Transmann, das ist alles, was das bedeutet. Ach so, okay. Das ist ja, weiß ich nicht, genau, ganz schön diskriminierend, halt, ne? Das Gegenteil von trans, ja. Ja, und das war halt das, was sie ihm dann im Endeffekt dann vorgeworfen haben, nachdem sie dann alles andere halt nicht gegenüber ihm... Also, ja. Ja, dieses Spiel fand ich auch lustig. Die Zuschauer unseres Streams kennen wahrscheinlich schon diese Kybra Gyshai oder wie sie heißt. Das ist eh die beste, ja, ja. Ja, das ist ja so eine der Haupt-Islam-Apologeten in Deutschland. Und hier schreibt dann jemand, der Islam ist nicht frauenfeindlich, im Gegenteil, Feminismus und Islam gehen Hand in Hand. Wobei sie das natürlich da auch behauptet und Ali Uto schreibt dann, ich sollte nichts trinken, während ich so etwas lese. Trockenfisch. Hashtag brainwashed. Ja, also man darf auch nicht müde werden zu sagen, dass die auch zum Zirkel der üblichen Mediengewächse. Also so wie Frau Wiczorek zu Frauenthemen, so wird Frau Gümüşay oder die andere Tante da, wird, wie hieß sie? Ermine El Shabat, das sind halt die, oder genau, die, das sind halt, ist auch einfach Clique, Medienclique ist die Frau, sonst nichts. Da hat dir dann der Schah gesagt, Kybra, du musst sagen, der Islam und Feminismus gehen Hand in Hand, hast du mich verstanden? Dann sagte sie, aber natürlich. Sie sagt dann, der Islam und Feminismus gehen Hand in Hand. Mein Mann hat mir erlaubt, das zu sagen. Ja, so nah. Genau. Oh, der Stapel ist auch da. Hallo Stapel. Ja. Ein ruhiger Stapel. Ja, ja, ich hatte verpennt und ich wollte mich nicht einmischen. aber wir sind doch hier, damit du dich einmischen kannst. Ja, ich glaube übrigens, dass Feminismus und Islam sehr gut Hand in Hand gehen. Das sind die beiden einzigen Ideologien, die ich kenne, die wirklich Frauen unterdrücken. Ich fände es gut, wenn die Hand in Hand gehen würden und bitte in den Sonnenuntergang und nicht wiederkommen. Ja, am besten in die Sonne, nicht in den Untergang. Zum Untergang in die Sonne. Ist beides okay. Ja, so rum ist gut. Ja, wo wir ja gerade am Thema Hate Speech sind, Julie Bindel. Die ist der Milo Yiannopoulos der feministischen Bewegung. Ja, ich weiß auch nicht, ob sie das ernst meint, aber ich finde es auf jeden Fall schon ganz krass, dass man sowas halt eben dann irgendwie einfach raushauen darf und ja, im Endeffekt halten die Leute dann nur vor, dass sie die falsche Ansicht zu Transgender-Leuten hat. Das sollte man hier anstatt all men, sagen wir doch einfach mal all Muslims or all Jews or rapists and should be put in prison, then shot, keine Ahnung. Und da meint nein, sie, das geht nicht. Nur Männer haben Systems of Oppression, die ihnen helfen. Ja. War das nicht übrigens auch die gesagt hat, man sollte alle Männer in Camps sperren? Ja, ja. Das war die, ja. Ah. Sie meinte, man sollte sie in Camps sperren, aber natürlich keine schlimmen Camps. Und die Frauen können sich die dann ausleihen und mal mitnehmen. Wie ein Buch. Ja. Genau. Die Frau ist doch ein Traum. Top, ne? Und so. Halbtraum. Was ich auch toll fand von der Bindel war, wie sie mal irgendwie meinte, hier. Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Ja, egal. Dieses Ding hier. Aaron Gioni ist ja jetzt 2 Jahre Gamergate und er hat hier ein Interview mit der Cassie Young geführt. Cassie Young ist uns ja auch bekannt, sie war ja auch beim Airplay und ja, die reden ja halt über seine Sicht, über die ganzen Sachen, die halt so passiert sind. Das ist ganz interessant, vor allen Dingen auch wieder halt eben Er meint halt, er hätte auch eigentlich gar nicht so viele Freunde verloren und so. Es wäre eigentlich ganz okay. Und ja, auch wieder, was die Presse halt eben aus den ganzen Sachen gemacht hat, dass sie sich halt nicht für ihn interessiert haben und so ein Zeug. Ja gut, er hätte ja auch nichts sagen dürfen. Er hat ja einen Maulkorb bekommen. Und dass aber seitdem der Maulkorb auch unten ist, niemand sie so wirklich dafür interessiert, was er, also für seinen Senf sozusagen. Ja, verlinken wir ja nachher, kann man sich dann komplett durchlesen. Ja, und hier war irgendwie das Lustige, dass hier Riots are destructive, dangerous and scary, but can lead to serious social reforms. Das ist hier April. Und das ist hier nochmal das gleiche. Riots are destructive, dangerous and scary, but can lead to social reforms vom August. Ja, zwei unterschiedliche Autor. Ja, ist auch derselbe Autor, ja. Das ist ein Bild hier sogar. Ich nehme mal an, der updatet den Artikel immer nur, wenn es wieder, wieder irgendwo brennt. Weil, ja, weißt du, dann nur so den Ort ändern und das war's. Das ist hier Baltimore. Oder vielleicht ist es so eine Aktion, wo er immer den gleichen Artikel postet, nur die, die Orte ändert, so ne Statement. Ja, genau. Und ich finde es aber ganz gut, was die da machen, weißt du, die Autos anzünden, die machen wenigstens was hier mit fossilen Brennstoffen und Planeten retten und so, weißt du? Ja, wenigstens sitzt sie nicht den ganzen Tag zu Hause, spielen Videospiele, ha? Ja, auf jeden Fall, also weißt du, wenn du versuchst, weniger CO2 zu produzieren, welchen besseren Weg gibt es denn dann, Autos aus dem Verkehr zu nehmen? Also, aber wie wär's denn mit kollektiver Massenmord, Suizid? Ja, weißt du, die rennen dann in der Straße rum und rufen Black Power, das ist auf jeden Fall besser, wie jetzt irgendwie, weißt du, Radioactive Power oder so, weißt du? Das ist dann, weißt du? Aber Kohle ist schon unsauber, ne? Ja. Übrigens, ich weiß gar nicht, es ging ja da auch um Black Lives Matter, oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Doch, ja, Black Lives Matter. Ja. Habt ihr eigentlich, ich weiß auch nicht, das ist bestimmt wieder off-topic, aber habt ihr schon mitbekommen, es gibt jetzt auch Black Lives Matter in Großbritannien und in Frankreich und in den Niederlanden und in Deutschland ist es auch schon mal aufgeploppt. Und in Japan. Ja. Ohne Wissen, auch in Japan. Japan! Was heißt schwarz auf Japanisch? Keine Ahnung, wahrscheinlich Gaijin Black oder sowas. Oder Harambe. Kuro. Gaijin Black Go. Also es gibt da eine ganz klare Trennung und eigentlich arbeiten die Schwarzen nur als Kontakte für nicht ganz so saubere Geschäfte, so komm rein, die Mädels und so. Ja. Also das ist eigentlich so, entweder du siehst wirklich Geschäftsleute oder du siehst so halbseidene Schwarze in Japan. Das ist eine ganz komische Trennung. Also die zählen die da praktisch mit zur Yakuza, also zur, als Hilfs-Yakuza so ungefähr. Komisch. Ich weiß nicht, Black Lives Matter, keine Ahnung. Das sollte man einfach mal irgendwie sich in Südsudan angucken oder Kenia, keine Ahnung. Dass wenn sie da demonstrieren gehen, kommt halt das Militär, mäht einfach mit dem Gewehr in die Menge rein und da mattern die Black Lives gar nicht. Über diese Leute. Ja. Die dann irgendwie reiten gehen und alle so riesen Augen haben und diese komischen. Komische Schweißtröpfchen, die sehen da wie mal ein und so ein Zeug. Das, die armen Kinder können die Flachbildfernseher doch gar nicht bis nach Hause tragen, so ausgehungert sind die da. Ja, es wird dann kulturell angepasst. Ja, hier geht es um Islamunterricht, da haben wir ja letzte Woche eigentlich schon mal drüber gesprochen. Ja, was ich da, warum ich es eingestellt habe, ist, dass es wachsenden Zweifel in der Politik gibt, ob das so gut ist, mit der DITIB zusammenzuarbeiten. Ist ja für mich auf jeden Fall eine gute Idee. Ne? Ja, Sie sehen ja, Bayern und Berlin scheinen schon ohne DITIB auszukommen, warum nicht auch der Rest? Ne? Und Zweifel an DITIB gibt es in allen, außer den kleinen Bundesländern. Also es geht zumindest, hat wahrscheinlich auch jetzt mit der Türkei-Eiszeit zu tun, dass das so deutlich gesagt wird. Aber es denkt mal wenigstens jemand drüber nach. Ja, also wie ich letzte Woche schon gesagt habe, normalerweise dieser ganze Islamunterricht macht eh nur Probleme. Also da, jedes Mal, wenn ich da irgendwas drüber höre, geht es da um die Hackereien zwischen diesen verschiedenen Verbänden. Ja, aber es kann schon mal gar nicht sein, dass der verlängerte Arm einer Auslandsregierung bei uns die Curricula beeinflusst. Das ist einfach nicht, Das, ne, will ich nicht. Und da sollten die ruhig jegliche Bande trennen, auch ohne Erdogan brauchen wir die nicht zurück. Da müssen wir aber theoretisch dann auch die Atlantikbrücke kleinschlagen. Ja, das ist eine meiner frühesten Forderungen gewesen, die habe ich schon in den 80ern vertreten. Ah, ist gut. Aber, also die Leute gehören auf jeden Fall mit zu denen, die diesem Land am meisten geschadet haben. Das ist wirklich fantastisch, was die Atlantikbrücke sich alles aufgeladen hat. Mhm. Und wer da alles in dem Laufe der Jahre Mitglied war, ekelhaft. Ja. Bundesregierung. Das sieht Türkei als zentrale Aktionsplattform für islamistische Gruppierungen. Aber das war doch nur ein Fehler, dass das rausgekommen ist. Ja, also wie soll man sagen? Es ist ja eigentlich, also in manchen Teilen in der Türkei sagt man halt auch Erdogans ISIS und auch bei den Iranern und den Syrern, das ist auch so ein Sprichwort auf der Straße, das ist Erdogans ISIS und dass halt die Türkei viel Öl kauft und viele Waffen über die Grenze nach Syrien kommen und ich meine eben Paris mit Bataclan, der Typ ist ja über die syrisch-türkische Grenze irgendwie 4 oder 5 Mal drüber gekommen, bevor er dann in Paris im Club das Feuer eröffnet hat. Und es gibt halt ein internes Papier von der Bundesregierung, wo das halt genauer erklärt wird, wie stark die Türkei involviert ist, aber das war sozusagen ein Fehler, dass das an die Öffentlichkeit gekommen ist, sozusagen. Also, weil man ja in Sachen Realpolitik mit der Türkei trotzdem irgendwie zusammenarbeiten möchte und man ihnen das sozusagen nicht vor den Kopf werfen will, dass man eigentlich genau weiß, wie stark sie mit den Dschihadisten im Bett liegen. Also, ja. Ja, interessante Überschrift. Nein, es wird nachher verlinkt. Hier Sachen Medien und nackt in der Öffentlichkeit sein. The hard-hitting issues. Im Zuge der Burka-Debatte halt, ne, das muss man, glaube ich, dazu sagen, dass das ja Verhüllung etc. pp. Ist ja auch wegen der Burkini-Verbote am Mittelmeer und so momentan in aller Munde. Oder sehe ich das falsch, dass auch das dazu gehört? Ja, auch mit dazu. Ja, und in der Türkei, eine Transgender-Frau wurde verstümmelt. Und ja, also so mit LGBTQ+-Rechten sieht es nicht Hast so gut aus. Hast du das immer noch nicht raus? Hast du das immer noch nicht raus, den Namen? Nein, immer noch nicht. Aber ich tue auch immer ein P mit dazu machen. nee, aber in der Türkei ist halt... Pineapple, also, ja. Pineapple aber Winter. Das ist doch Code für Penis! nee, und in der Türkei so halt... Gender, oder? Ah. Ja. Wann werden wir erwachsen? Nie. Nee, am besten gar nicht. Nee. Macht doch gar keinen Spaß. Ach. Nee, ist so. Ich habe mir das mal angeguckt, diese Zahlen, und dachte, da fehlt ein Penis. Ja, fehlt genau ein Penis. Komm, wir machen eine Petition auf, dass es LGBTQP heißt. Nee, und in der Türkei ist halt durch den Rechtsruck in Richtung konservativ, islamisch, dschihadistisch, geht es halt den alternativen Lebensumständen nicht so gut dort. Also, ja. Hat sich die Kübra dazu auch schon geäußert? Ja, sie hofft, dass den Dschihadisten nichts zustoßen wird, wenn sie gefasst werden. Ich kann mich daran erinnern, dass sie während dem Putsch für Erdogan war. Ja, auf jeden Fall für die Erhaltung der Ordnung, der bestehenden Ordnung. Ja. Ja, das ist, bald nennt sich die Kübra um in Turkish Partisan Girl, richtig? Ja. Die ist schon ein bisschen konservativ, ne? Wenn die alles erhalten will, ne? Ein bisschen, ja. Konservative Feministen, die schlimmsten. Ja, Partisanen. Gibt es auch dieses alte Gedicht, wie war das? Parmesan und Partisan, wo seid ihr geblieben? Parmesan und Partisan. Beide aufgerieben. Das besteht den Leuten in Kurdistan, glaube ich, noch bevor, weil denen will ja eigentlich niemand Land abgeben. Ja. Weder die Türken noch die Iraker noch sonst jemand. Das wird, glaube ich, noch richtig ätzend. Ah. Ja, die wollen einen Stream über Female Gamer machen und ich habe mich darüber aufgeregt, dass sie nicht inklusiv genug sind. Voll. Oh Gott. Und ich habe das eigentlich gefragt, weil ich dort mitmachen wollte, aber ich. Die Schadensbegrenzung darunter, das ist ja unglaublich. Ja, warte mal, das ist das. Sorry. Oh mein Gott. Das ist so großartig. Scroll, Chris. Scroll. Wie er sich beömmelt. Aber das ist doch großartig. Ja, das ist ja, aber einer der besten Tweets, die ich je gelesen habe. Hätte das genauso muss man es anführen. Ja. Genauso muss man es machen. Ja, ich erinnere mich auch mehr an den Moment, an dem ich das live gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Lachen, weil ich habe es, also ich habe das sehr lange und sehr, ich habe Tränen gelacht über die Nummer. Konnte man genießen, ne? Ja, aber das ist halt nicht so der parvolische Hund, einfach dieser Reflex. Du kannst halt Ideologen sehr, sehr einfach an der Nase herumführen. Ja. Ich hätte dir das bis heute nicht geschickt. Ja. Ich schicke dir nächste Woche eine Einladung. Also. Ich habe mir im Selbstversuch eine Folge des Podcasts dieser drei, ich sag mal, Damen angehört. Und ja. Also es war... Um davon berichten zu können, das ist eine Leistung. Ja, ich hab da sogar live geblockt in unserem Twitter, in unserer Twitter-Gruppe, unserer geheimen Twitter-Gruppe, ich hätte es nicht sagen sollen. Ja, und es ist, ja, cringe. Also es ging da um Body Positivity und im Endeffekt, ja, warum, also es ging so fast in Richtung, warum wurde in dem Stephen Hawking-Film halt ein Schauspieler beschäftigt und nicht jemand, der diese Krankheit auch hat. Ne? Ohne drüber nachzudenken, was das bedeutet, was sie da sagen im Endeffekt. Ne? Also, dass Menschen das vielleicht einfach nicht können, was da verlangt wird und was an Stress und Arbeit auf einen zukommt und so. Dass Menschen einfach zu fragil sind durch ihre... Ich meine, du würdest auch... mit jemandem, der irgendwie Glasknochen hat, nicht seine härtesten Unfälle nachspielen wollen. Oder dann suchst du dir jemanden, der Glasknochen hat und der spielt dann irgendwie, der muss dann sich dann wirklich die Hände brechen, ja, damit es echt ist oder was. Oder jemand, der Depressionen hat oder Schizophren ist. Ja. Oder einen verrückten Mörder. Hannibal Lecter. Warum spielt denn jemand, der noch nie jemanden umgebracht hat? Woher willst du das wissen? Ja, weiß ich nicht. Aber so in die Richtung, also und unglaublich viel hohles Geschwätz über Fanfiction und Fernsehserien. Es geht nur um Fernsehserien, inklusive, dann haben sie sich über die Preacher-Fernsehserie, genau. Oder halt, ja, was weißt du denn über Preacher? Und dann sagt die eine, das ist, ja, ich weiß, es ist ein Comic und es gibt davon viele Ausgaben. Bei mir fast schon Ende. Und dann haben sie sich die ganze Zeit... Ich bin schon getriggert, ja. Aber da gibt es diesen einen Vampir, haha, den finde ich besonders gut, aber da möchte ich nicht sagen, warum. Ich dachte mir so, ja, wenn wir jetzt sowas... Der Vampir ist der größte Arschloch und dann weiß man auch, wenn man die Comics gelesen hat. Ja, aber der ist so sexy, oh, aber, weißt du, wenn wir uns so über Frauen unterhalten würden, ja, die Game of Thrones, hier mal, Mal aufhören, das Kind im Hintergrund zu braten. Sorry, jetzt ist bei mir. Ja, getriggert. Das ist nicht übel. Wir haben den Feministen geärgert. Ich höre ihn schreien. Sorry, ich wollte jetzt nicht hauen, das passiert andauernd sowas. Ich muss aber eins sagen, Leute, ne? Seit 2 Jahren jetzt, ne? Und jetzt ist es endlich passiert hier, 16. August, ne? Endlich. Ich habe mich entschuldigt. Ja, also ich werde mir keine weitere Folge, glaube ich, antun. Weil das ist einfach zu belanglos, was die drei Tanten da quatschen. Es soll ein Kultur, also es klingt wie eine direkte Übersetzung von Sarkisian irgendwie, kulturpolitischer Stream oder so, aber pff. Natürlich, die haben ja auch keine eigene Kreativität. Ja gut, ich meine, wir haben ja auch mal klein angefangen. Ne? Ja, also, aber wer weiß, wie das in 3 Jahren bei denen aussieht. Oh ja, das. Also. Immer so erfolgreich sind ja. Wie wir. Ja. Und ja. Hier endlich wird was getan. Ja? Nach den ganzen Übergriffen in den Schwimmbädern, die es ja alle gar nicht gibt. Oh, das war auch bitter nötig, ey, endlich. Ne? Ja. Ich habe auch aufgeatmet, dass unsere Mädels da draußen jetzt in Ruhe wieder irgendwie ins Schwimmbad gehen können. War das nicht in Schweden mit den Armbändern, die da auch davor schützen sollten? Ja, wo dann ein Vergewaltiger sogar. Ja, hat aber auf den No gestanden, ist die Frage. War da ein Ausrufezeichen dahinter, damit auch klar ist, No means No. Also ich finde das gut. Das hilft sogar noch mehr wie eine Armlänge Abstand. Also, wenn du das dann kombinierst, dann hast du wahrscheinlich echt keine Probleme mehr. Ja, auf jeden Fall. Also, aber das ist aber da musst du so den Arm nehmen, wo das Tattoo drauf ist, damit er das auch sieht. Weißt du? Ja, ist so voll sprachfaschistisch. Ich meine, hey, hallo, wie viele von denen sprechen Englisch? Ja, da musst du irgendwie, keine Ahnung, Piktogramm verwenden. Vielleicht weißt irgendwie... du, zoom mal näher ran, vielleicht ist das Rote oben drüber Arabisch. Ah, nee, ist irgendwie was anderes. Ich glaube so, irgendwie vielleicht ein Männchen, das vergewaltigt wird mit so einem traurigen Gesicht oder so, wäre glaube ich besser. Aber was ich mich immer nur frage, ist, warum tun wir so Tattoos nicht in den Kongo exportieren? Dann würde das doch auch helfen. Ja, weil man die auf der Haut nicht so gut sieht, ich wollte es nur sagen. Oh Mann. Oh Mann. Ja, dann invertier mal die Hand und klipp die dann drauf. Geht schon. Sei doch mal kreativ. Das soll eine Grundierung schaffen. Ja. So wie bei Michael Jackson. Ja, das wäre doch total cool, wenn, ja, wenn es sowas gäbe wie so eine Art Tuch, was man auf dem Kopf tragen kann. Um sich vor so Übergriffen zu schützen. Ich glaube, das finde ich mal. Top-Lösung, super gut, weißt du? Muss dir mal vorstellen, ne? Hast als 6-Jähriger die Mickey Maus gesammelt, warst in Wirklichkeit Anti-Vergewaltigungsaktivist. Ey, top, super Lösung. Die hatten auch immer so Abzieh-Tattoos da drin. Mhm. Steht auch No drauf. Ja. Oh, boy. Ja, aber ja, also bei allem Spaß. Gott, das ist ja auch grauenvoll, ja. Zum Teufel. Ist das bitte ersäuft das Kind. Nicht ersäufen! Nein, bitte nicht, bitte nicht. Was passiert dem Kind denn gerade? Überleg mal, du bist Serienvergewaltiger, du kommst ins Schwimmbad, möchtest mal wieder ein neues Opfer haben und dann siehst du das Plakat und denkst, fuck, wir haben meine Schwachstelle gefunden. Ach, jetzt, so Unsinn, jetzt muss ich damit aufhören. Einfach, ey, Abel, da schreibst du einfach drunter, too long didn't read in Arabisch und ab geht die Luzi. Oh mein, ja, und auch hier schon mit dem Wappen der Stadt noch drauf, so nach dem Motto hier offiziell. Auch, damit das auch wirkt, damit die Leute sich denken, oh, wenn das hier der deutsche Staat rausgegeben hat, dann muss ich mich da dran halten. Dann kommen wieder die Polizisten. Da hat dann wahrscheinlich der Schwager vom Lokalpolitiker in die Druckerei und der hat zurzeit finanzielle Probleme. Ohne Scheiß, deswegen tut er der Stadtrat. Wahrscheinlich ja, also oder, ja, irgendein Stadtrat oder so nach dem Motto, was könnten wir tun? Ja, ich kenne da einen, der macht das günstig. Ja, und dann brauchen wir 10.000 Plakate fürs lokale Schwimmbad. Meine Güte. Ja, warum bringen wir eigentlich den Jungen nicht einfach bei, dass sie ihn nicht vergewaltigen sollen? Ah ja, stimmt. Das wäre doch viel besser, als Plakate in Schwimmbädern aufzuhängen. Ja. Weil es einfacher ist, Mädchen beizubringen, nicht vergewaltigt zu werden. Jetzt hör aber auf. Komm bitte mit Logik. Das ist total patriarchal, was du machst. Ja, und damit habe ich recht. So. Privileg! Ey Mann, das finde ich jetzt voll patriarchal von dir. Danke. Ja, die Älteren unter euch werden ihn kennen, Morrissey. Weiß ja. Nicht, die Jüngeren vielleicht nicht. Ja, The Smiths war eine große Band in den 80ern, also wirklich auch eine einflussreiche Band. Höre ich auch immer noch gerne, aber ja. Was der so von sich gibt, da, ich glaube, ich habe schon im Plus-Teams mal gesagt, so Musik sollte man schon genießen, aber was die Musiker so schreiben, ne? Ja, da muss man nicht so viel Wert drauf gehen. Siehe David Reimann und so. Ja, bei ihnen hier halt als Faschisten hinzustellen, weiß ich nicht. Und wenn er, also hier ist ja dieses Zitat auch, ja, wenn man heute in Top of the Pops sein will, muss man schwarz sein, das ist ein Gesetz. Hat er gesagt, oder was? Ja. Und ich meine, guck dir doch heute die Musik an, die ist schwarz dominiert, das ist so. Ja, schon. Kannst du sagen, was du willst, und warum soll er nicht einen launigen Spruch dazu machen dürfen? Und dann da ihm gleich Faschismus zu unterstellen, oh, he's not being fascist, he's just saying what most of displaced British working class think and even whisper among themselves if they think no one is watching. Also so nach dem Motto, ha, er ist ein besorgter Bürger. Ja, also da wird sofort diese, da wahrscheinlich geht es da halt um Brexit und auch um Einwanderung, also er wird sofort, kriegt die Keule. Ja. Und das finde ja, ich. Ja, also ich meine, frech. Das ist ja aber auch eine Angst, mit der sich jeder identifizieren kann, ne? Weil ich wache jeden Tag schwarzgeweiht auf und denke mir, dass irgendein Schwarzer mir meinen Platz bei Top of the Pops wegnimmt. Ja, das kann ich gut verstehen. Zumal auch Morrissey den Platz bei Top of the Pops nicht braucht. Ja? Also, wenn das jetzt irgendein kleines Sternchen wäre, das sagt, ich komme mal nichts dran, weil dann würde ich verstehen, dass ihn jemand auslacht, aber in dem Fall ist das jemand, der wahrscheinlich mehr Kohle verdient, als viele von den Sternchen, die gerade bei Top of the Pops sind, irgendwie je sehen werden. Immer noch. Die Frage ist ja auch, also ich weiß jetzt nicht, wie es in UK ist, aber diese ganzen Chart-Platzierungen und Top of the Pops wird ja wahrscheinlich sowas ähnliches sein. Die Relevanz davon ist ja schon seit Jahrzehnten im Tiefgang. Also ich glaube, auch um den deutschen Charts irgendwie auf Top-Positionen zu kommen, musst du heutzutage nicht mehr wirklich viele Alben verkaufen. Und wie weit das halt wirklich repräsentiert, ob jemand ein Superstar ist oder halt wirklich weit oben steht, ist eine ganz andere Frage. Du musst halt ein fleißiges Mediennetzwerk hinter dir stehen haben, ja, die dich überall schillen. Ja, kann man ja gar nicht mehr anders sagen. Ja, was ja einer, also mein Lieblingssatz in dem Ding ist, also seine 80s-Band, die Smiths, zeigten eine ja, rücksichtslose, wie war der, wie ist das, ich krieg's nicht. Hier gerade. His 80s band The Smiths displayed a rather relentless infatuation with British culture and what might be termed implicit whiteness. Also, sie werfen ihm im Endeffekt vor, dass er weiße Themen thematisiert hat, und weiße britische Kultur irgendwie verarbeitet hat in seinen Songs. Das ja, also kann man natürlich britische machen, aber wenn jemand halt in einem großteils weißen Großbritannien aufwächst, dann verarbeitet er nun mal seine Erfahrungen. Ja, und, ja vor allem, über was hat er denn gesungen? Beziehungsprobleme und sowas. Ist er typisch weiß? Hä, hab ich irgendwie... My girlfriend's in a coma. Was ist daran typisch weiß? Vielleicht ist er ins Koma gefallen, nachdem es einen Sonnenbrand hatte. Passiert das nicht so oft, die machen das immer nur. Das ist also dieses, ich finde das so lächerlich, Leute zu zerhacken da anhand von so von solchen Äußerungen und vor allem auch an dem, was sie vor 30 Jahren an Kunst geschaffen haben. Das ist, ja, aber das ist doch das ist halt, das passt zusammen mit den Leuten, die halt die Kinderbücher zensieren und dem ganzen Kram, dieses wir müssen uns von Sachen distanzieren, auch historisch. Ja, aber du weißt doch, das ist doch das erleben wir noch nicht zum ersten Mal, ja. Sobald irgendwie jemand was Kontroverses sagt oder irgendwas, was so einem Sittenwächter auffällt, ja, dann ist auf einmal alles, was er gemacht hat, wofür er steht, ist auf einmal scheiße und hat dann irgendwie gerade mal mit, weiß ich nicht, Whiteness zu tun, anstatt dass man das differenziert betrachtet und irgendwie sagt, ja, das war vor 20 Jahren so. Und was mir auf den Sack gegangen ist, was er gesagt hat, das, keine Ahnung, war von letzter Woche oder was. Ja, das können die einfach nicht. Bei denen ist immer gleich sofort volle Pulle, ab an Pranger, Hexe verbrennt, weißt du? Traurig. Ja, scheiße ist das. Also ist ja auch jetzt gerade, hatten wir ja, du hast dich da ja auch beteiligt, und in dieser Diskussion ist ja irgendwie eine neue Lovecraft-Geschichtensammlung von Feministinnen erschienen. Ja, und in dem Zusammenhang gab es auch, ja, gab's auch Artikel zu dem Thema auf Wired, wo halt auch wieder jedes blöde Klischee zum Thema Lovecraft ausgepackt worden ist und ihm vorgeworfen ist, er habe Frauen halt eher böse und komisch. Ja. Und ja, aber fuck nochmal, fangen wir jetzt an, irgendwie Leuten, die schon lange tot sind, vorzuschreiben, wie sie ihre Bücher hätten schreiben sollen? Aber natürlich. Lebenden, machen wir das mit perfekten lebenden Autoren jetzt das auch so, oder was? Ich meine, gut, bei Lovecraft war es ja so, der war schon länger mal in der Kritik, weil er hat halt eben, wie soll man sagen, man hat ihm nachgesagt, dass zum Beispiel diese incestuösen Dunwich-Kreaturen wären stellvertretend für zwischen mehrrassigen Geschlechtsverkehr, ja, zum Beispiel, so ein Scheiß hat man gesagt, oder dass halt die Katze war auch immer so ein Stein des Anstoßes, die Katze in Lovecraft, welches war das nochmal, ich glaube das Schatten im Gemäuer, ich weiß nicht mehr genau, welche Geschichte, tut mir leid, auf jeden Fall der Name war Nigger Jim, und natürlich regt man sich dann halt auf, ja, aber damals war das auch noch nicht so geladen, dieser Begriff, weißt du, man muss ja auch immer... Na, das ist nicht ganz richtig. Das Interessante bei Lovecraft ist, dass der im Prinzip in der Zeit, der hat ganz abgefahren auch für seine Zeit geschrieben. Also der war selbst für seine Zeit sehr rückständig. Und das gehört aber einfach dazu. Der hat aber auch dieses Ideal gelebt von einem Gentleman aus dem 17. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert, 19. Das stimmt schon. Also er hat schon dieses merkwürdige... er war so jemand, der war ein ziemlich bekloppter Typ einfach. Ja, aber dieses Andichten von, er würde schwarze Personen negativ darstellen, weil die bei ihnen in den Geschichten immer irgendwie Cthulhu anbeten, ja, zum Beispiel. Oder auch diese Dunwich-Geschichte, die ich gerade erzählt habe. Das sind ja, soweit ich das mitbekommen habe, erst Entwicklung der jüngsten Zeit, so der letzten 2-3 Jahre vielleicht. Ja. Nee, das stimmt schon. Die Kritik gibt's schon lange an Lovecraft. Die Kritik ist auch angebracht, bis zum bestimmten Grad. Ja, er schreibt ja auch ganz offen davon, es ist angebracht, dass man das bemerkt, aber es ist nicht unbedingt als Kritik angebracht. Nee. Er hat schon alle nicht-weißen Rassen als ein bisschen nieder betrachtet, vor allem am Anfang. Also was weiß ich, so Innsmouth, da merkst du das noch ziemlich viel. Und aber ich meine, er hat im Endeffekt eine Jüdin geheiratet. Ja? Also da. Oh, und danach haben sich seine Meinung ein bisschen geändert. Ja, eben. Also das man muss halt auch jedem eine Entwicklung zugestehen, finde ich. Und Lovecraft ist auch lange genug in dieser Schmuddelkiste gewesen und lange genug ist ihm nicht zugestanden worden, was für einen unglaublichen Einfluss er auf die Popkultur des 20. und auch 21. Jahrhunderts hatte. Ich meine, ohne den Mann würden wir uns nicht bei Alien irgendwo unter der Decke verkriechen. Ah ja, klar, mit 15 Giga oder so, wurde auf jeden Fall davon inspiriert. Ne? Nicht nur Giga, auch der Film an sich ist im Endeffekt ein Lovecraft-Film. Das ist nichts, das ist ein verschlingendes, hirnloses Etwas, was alles frisst. Das ist purer Lovecraft. Stephen King würde nicht so schreiben, wie er heute schreibt. John Carpenter hätte kaum Filme gemacht und so weiter und so fort. Da hängt so viel dran. Und der wird so oft zitiert, auch inzwischen. Also das ist einfach eine Ikone. Ich bin parteiisch, weil einfach... Also Lovecraft-Geschichten finde ich super, die jagen mir heutzutage immer noch einen Schauer über den Rücken, was halt viele moderne Autoren nicht schaffen. Ja. Aber ich finde es halt so revisionistisch einfach, da jetzt hinzugehen und zu sagen so, ja, nee, das dürfen wir heutzutage nicht lesen und so, ja, anstatt das auch in einem geschichtlichen Kontext zu sehen. Und was auch ihm diese Vergewaltigung anzutun, zu sagen, wir schreiben jetzt Geschichten aus einem vorausgesetzten feministischen. Was soll das? Ja, der Mann war kein Feminist. Ihr könnt das gern machen, aber gleichzeitig diese schmierigen Artikel, so, ach, wir haben den mal hier ein bisschen sauber gemacht, so, weißt du, so, jetzt können auch Frauen ihn lesen und im 21. Jahrhundert. Nein, den kann jeder lesen, Mann, Frau, irgendwer, der Bock hat, sich einen gepflegten Grusel über den Rücken zu jagen. Und wenn er Probleme damit hat, dass Menschen früher anders gedacht haben, dann soll er vielleicht gar nicht lesen, sondern weiter RTL gucken. Ich muss jetzt gerade nochmal was raussuchen, dass ich nicht schon wieder auf dem Schlauch stehe. Moment. Also und zwar, es gab da wohl jetzt so eine Autorin auch, die im Stil Lovecrafts Geschichten geschrieben hat. Namentlich, ihr Werk heißt She Walks in Shadows. Beworben wird das Ganze mit She Walks Her Shadows Brings Feminism to H.P. Lovecraft, ja. Boah. Wo ich mir schon wieder dachte, so, ah, jetzt wird da auch schon wieder versucht, irgendwie das so dran zu tackern, weißt du? Lovecraft and Feminism, ja. Und der ganze Artikel darüber, über dieses Buch, ja, das ist auf CoreSpirit.com Review, der geht eigentlich nur darum, ja, hier starke Empowered Women und so weiter und so fort, ja. Und ich hasse es einfach wie die Pest, dieses Missbrauchen von Medien, von wie soll ich sagen, von Werken als Vehikel für deine Ideologie. Ja. Komm, Indiana Jones, lass die Hosen runter. Komm, du willst es doch auch. Und wir haben nur zugesehen. Wir haben nur zugesehen. Ja, aber es gibt ein paar sehr gute Dokumentationen über Lovecraft, die auch auf YouTube hochgeladen sind, die würde ich empfehlen. Also wo halt auch so durch sein Leben durchgegangen wird. Und der war schon sehr abgefahren, der Kerl. Ja, der ist ein Exzentriker gewesen. Heute würde man wahrscheinlich sagen, psychisch krank. Ja. Der ist im Prinzip so... du hackst ab. In vielen... Ich sagte, der ist ein bisschen wie Kafka. Mhm. Gewesen. Also so ja. Von der Persönlichkeit. Total verklemmt. Und so ein bisschen mit Frauen auch immer schwierig. Und also viele Parallelen gibt es da. Auch so ein bisschen zwanghaft. Aber sehr, sehr interessanter Typ einfach. Und der war ja auch nie reich zu seinen Lebzeiten. Der ist ja als Autor erst abgehoben, nachdem er tot war. Wollte er ja auch gar nicht. Mhm. Nö, der hat seine Storys geschrieben und wollte kein Geld. Der kam aus einer Familie, die so reich war, dass sie halt einfach existiert hat, ob der Firma des Großvaters. Und der hat verloren. Der war fast arm die meiste Zeit seines Lebens. Ja, ja, aber nein, der Großvater hat die Firma verloren und daraufhin musste Lovecraft sich auf ein ganz anderes Niveau runter. Vor allem er hat sein Großvater hat eine riesige Bibliothek gehabt, die mit allem versteigert worden ist. Ja, das war sein Reich und das hat er verloren. Und dann musste er in eine schlechte Gegend ziehen, wo man für ein paar Penny wohnen konnte, so ungefähr. Und ja, und musste sich mit Schule aber das hat er schon als Kind alles nicht auf die Reihe gekriegt. Der ist aus dem Paradies gerissen worden und für den sind all diese komischen Leute da draußen. Der Wandel der Zeit ist schuld an seinem Fall aus dem Paradies. Ja? Ja. Und deswegen gibt er den Leuten die Schuld. Und deswegen ist er auch in der Lage, später zu lernen, nee, das sind andere Dinge, ne, als er seine Frau kennenlernt und so. Also es ist eine super interessante Biografie, kann ich nur empfehlen. Also seine Frau hat praktisch dann darauf bestanden, dass sie in die Stadt ziehen. Mhm. Da musste er dann aus Arkham weg. Aus Providence. Ja. Arkham ist ja Providence, aber ja. Den Ort gibt es ja nicht wirklich. Ja, aber der ist ja praktisch 1:1 umgesetzt in den Büchern. Und deswegen, und dann ist er aber, lief es mit seiner Frau nicht so gut und er musste da im Prinzip arbeiten in der Stadt oder hätte es müssen, beziehungsweise sein. Jetzt schneidet er wieder raus, oder? Ja. Ja, okay. Tut mir leid. Aber wir exkursieren hier auch. Egal. Ja, aber HP kann man nicht genug empfehlen, finde ich. Ja. HP Baxter oder wie, finde ich auch. How much is the fish? Points. How much is the fishman? It's nice to be important, but it's more important to be nice. HP Baxter, deutscher Philosoph. Ja, das ist hier der neue Artikel von Don Alfonso. Der hat sich ja mit diesem neuen rechten Wiki beschäftigt. Beziehungsweise diverse Leute haben sich damit beschäftigt, aber er hat auch darüber geschrieben. Mhm. Da ist ja diese kleine Nummer passiert, dass die hier die CDU damit einsortiert haben. Und ja, aber die stellen ja quasi in diesem Wiki, das hatten wir glaube ich auch irgendwann schon mal offen vor ein paar Wochen, stellen die ja irgendwelche Verbindungen her. Also die wollen halt irgendwie zeigen, welche Leute irgendwie wo mal Mitglied waren oder Mitglied sind und so, in welchen Publikationen irgendwelche Journalisten schreiben und so ein Kram. Und deswegen ist die CDU halt ja auch drin, weil ja diverse Leute, die in der AfD waren, auch irgendwann mal in der CDU waren. Was passiert, wenn man da auf Nerds klickt, sag mal? Gibt es da so einen Antrag? Ja, da in diesem Themen dieses Blogs. Ach so. Gibt's Nerds. Hm. Das würde mich ja schon interessieren. Ja, der hat doch früher für die Piraten geschrieben, vielleicht. Kacknerd-Pegida vielleicht. 2011, das war schon eine Weile her. Ja. Gibt es nicht auch irgendwie, ich hatte das irgendwo mal aufgeschnappt, gibt es nicht Pläne von der AfD, falls sie sich auflösen sollte, dass sie irgendwie in der CDU aufgehen oder sowas? Guck mal, es ist gar nicht von ihm hier, das Buch. Das ist hier von dieser Theresa Bücker. Ist das nämlich die von... Fräulein Tessa. Ja. Die schreibt auch für die FAZ. Ja, oder zumindest 2011 mal. Vielleicht ist das noch aus der Zeit, wo es diese... Ach so, ist alt. Diese... Ach so, das war der... Kolumne von denen gab. Ja, ist ja uninteressant. Ich dachte, es geht jetzt direkt auch mehr um das Thema. Ja, jedenfalls hat sie ja die Antonius-Stiftung so eine Klarstellung dann rausgeschickt, so nach dem Motto, nee, die CDU ist nicht mit neue Rechte gemeint. Dann haben auch das Wiki irgendwie runtergenommen. Aber es gab dann auch diverse Leute, wie er hier auch zeigt, die haben gesagt, boah, so falsch ist das ja nun gar nicht. Ja, doch schon irgendwie. Was ja auch interessant war, da war, dass halt eben die Amadeo Antonius-Stiftung rausgetweetet hat, das haben wir ja so nie gesagt. Ja. Da fängt jetzt gerade der interessante Teil an, wer hinter diesem Tweet steckt, nämlich, ja, dass das irgendwie zu einem Netzwerk von linksradikalen Gruppen gehört, die wiederum dann irgendwie mit Amadeo Antonio auch verbunden sind. Und also es ist, ich bin immer noch nicht ganz dahinter gekommen, was der Donalds genau sagt, ja, aber es sieht aus, dass es halt noch viel mehr Netzwerke hinter den Netzwerken hinter den Netzwerken gibt. Ja, aber natürlich haben die auch da wieder, so wie bei ihrem komischen Twitter-Account hier von neuen Medienmachern, da heißt es ja auch immer, nee, das sind wir nicht und ja, das machen irgendwelche Praktikanten und diese Antonius-Stiftung, die hängt da ja auch irgendwie mit sich Leuten irgendwie zusammen und hat auch irgendwelche Praktikanten und irgendwelche Leute, die das da irgendwie füllen und hier bei diesem Ding haben sie auch irgendwie behauptet, das wären irgendwelche Leute gewesen, das ist ja ein Wiki, das ist ja offen und wird ja nur nachgeprüft oder so nach dem Motto. Ja, und das sind halt ja noch so Sachen, die diese Solidarity Without Limits, also diese Gruppe, die da wohl irgendwie dahinter steckt, hier irgendwie rauszwittert, so gegen die Einheitsfeier. Und dass die hier auch gegen den de Maizière irgendwie dem unterstellt haben, er wäre ein Rassist und so. Was auch in die Media publiziert wurde. In die Media ist auch diese Seite, wo sie den Docs von CrowdNT verbreitet haben. Mhm. Ja. Hate Speech und tätliche Übergriffe treffen einen deutschen Innenminister durchaus auch aus Richtungen, die sich nicht zu schade sind, sich wiederum ihr Programm alimentieren und propagandistisch unterstützen zu lassen. Das ist eigentlich der Kernsatz. So. Mhm. Dass halt diese Gruppen und die Leute, die an den Tröpfen hängen, praktisch sich der gewalttätigen Rhetorik und gewalttätigen Träumen halt hier auf Twitter öffentlich nicht entziehen. Rechtliche Schritte gegen einen der gefährlichen Anti-Antifa-Publizisten. Was meinen die Donald von so? Das ist irre, oder? Anti-Antifa. Gefährlich. Also von? Und wenn du dann die Antifa schützt, bist du dann ein Anti-Anti-Antifa-Publizist. Ja, ja, klar. Noch genauer brauchen wir es nicht. Nee, dann bist du pro-Antifa. Ah, genau. Wer es etwas genauer wissen möchte, sollte sich einfach ein Bild von MC Escher angucken. Hm. Ich bin eigentlich kontra Antifa. Das ist mein Lieblings-MC. MC Escher. Heißt das auch einfach Entifa? Sowas wie ja? Die IFA für Ameisen. Und die Publizisten sind dagegen. Vielleicht. Oh Mann. Erst genug, wir müssen die roten Ameisen auch einladen. Erst dann gibt es eine IFA. Ja, bestimmt. Denke ich mir, ich mache ja schon die schlechtesten Witze und dann. Das ist kein schlechter Witz, das ist von Lovecraft. Alles klar. Ja, also auf jeden Fall. ziemlich, ne, das ist hier diese Aufmachung von dem Ding hier. Also in der CDU waren diese Leute irgendwie Mitglied. Und jetzt stehen die da aus irgendwelchen anderen Gründen drin. Ich weiß überhaupt gar nicht, wer Hedwig von Bieferförde ist. Noch nie gehört. Aber wahrscheinlich sind das nur irgendwelche random AfD-Politiker. Die dann wahrscheinlich noch dadurch bekannter werden, dass sie überhaupt dort erwähnt werden. Aber. Ja. Ja, und da haben sie hier geschrieben, man soll sich da weiter informieren, weil jetzt gegen Nazis, wenn man da CDU eingibt, dann gibt es ja halt auch diese Verlinkung auf Thomas de Maizière. Also das ist ja diese wunderbare Seite, hier muss man vielleicht nochmal zusagen, wo es auch dieses Ding aus der Broschüre da gibt, wo drin steht, GEMA geht, ist eine Hassgruppe und Hassgruppen definieren sich durch ihre Führung. Vor allen Dingen ist auch dieses Logo so wunderschön. Das erinnert mich immer an das von der Ingsoc-Partei aus dem 1984. Darfst doch keine 1984-Vergleiche mehr machen. Hast du nicht mitbekommen, das machen nur Faschisten? Ja, dann mache ich das halt. Und ich grenze noch, waren es noch Teenager. Ja. Nee, Faschisten. Nee, No Hate Speech hat mich angeschrieben und gesagt, ich soll das sein lassen. Also habe ich es natürlich nicht sein gelassen. Die haben mir das auch gesagt, aber bei mir haben sie es mit Teenager-Sprache begründet. Das ist ja einfach mal Teenager-Sprache. Nee, dass nur Teenager solche albernen Vergleiche machen. Naja. Ja, dabei ist auch, weißt du, so neue Sprachregelungen einführen. Ja, ja. Frauinnen und so Kram ist doch per se, per Definition orwellisch. Also, weißt du? Die sind davon gelangweilt, das lesen die einfach zu oft. Deswegen bitte in Zukunft andere Vergleiche mit faschistischen. Der Cartoon ist geil. Ja, der fasst das auf jeden Fall ziemlich gut zusammen. kann in. Wie blende ich den ein? Ich hab schon. Ja. Oh, okay. Ja. Ist es noch Satire oder schon Hate Speech? Ja, Mario und Toni würde wahrscheinlich sagen Hate Speech, aber das fasst so die Kernidee der ganzen Stiftung ziemlich gut zusammen. Auf jeden Fall. Würde auch als Erzählminix sehr gut funktionieren, weil hier spielen ja auch die Augen die Hauptrolle. Das sind aber keine 6. Nee, das ist aber auch nicht Regel. Es gibt auch andere. Haschi. Der kommt ja sogar schon mit Archiv links um die Ecke. Ja. Der Don. Das ist schon ein echter Gamergater. Aber im Closet. Ja, dann fällt ihm hier jetzt auf, wer das da alles unterstützt, diesen ganzen Kram. Ne? Nämlich hier diese Freudenberg-Stiftung und natürlich Demokratie leben. Dieses Projekt von Frau Ministerium ist ja mittlerweile eigentlich überall dahinter. Also hinter der Antonio-Stiftung, hinter nur Nazi-Net, hinter den Netz gegen Nazis, hinter den neuen deutschen Medienmachern, hier No Hate Internetseite. Das ist ein Schneeballsystem, ich sag's dir, das ist so ein Ponzi-Scheme. Die wollen möglichst viel abziehen. Woher kommt eigentlich Ponzi-Scheme? Von so einem Typen, der so hieß. Ja. Wirtschaft? Ja. Okay. Ja, das hatte ich vorhin auch, oder die Nacht, glaube ich, verlinkt, beziehungsweise den Auszug von der Seite von der Amalio-Antonio-Stiftung, wo sie schon mal darauf hinweisen, dass man doch eine Anzeige auf jeden Fall anonym aufgeben kann. Schön mit einem Fake-Account und so weiter. Oh, ja. An die Adresse der zuständigen Staatsanwaltschaft schicken. Da wird sich die Polizei aber freuen, dort anhand von Denunziationen oder der Möglichkeit der Sanktionen des Tippgebers im Falle falscher Beschuldigung. Da warten die bestimmt schon drauf, ja. Also dann haben sie nur noch die Möglichkeit, um den ganzen Kram abzustellen. Und die Leute, die sich dann wirklich melden müssen, weil irgendwas ist, Ich komme da nicht durch. Ja, soweit die Links. Ja. Soweit, so gut. Dann machen wir doch Feierabend für heute, oder? Jo. Da hat noch jemand was, was ihm unter den Nägeln brennt. Lovecraft. Ja. Leider hat er ja nicht so viel geschrieben. Wollen wir demnächst für Nazis mal eine Mitgliederliste der deutschen Gamergate da schicken? Wo dann ganz viele Leute drin sind, wo die ganz froh sind, dass sie dabei sind? Das wäre eine Idee. Gamergate wieder Deutschland, Anne Witz. Ja, keine Ahnung, wir tun halt so, als wäre einer von uns jetzt hier praktisch vom Glauben abgefallen und möchte sich davon distanzieren und möchte halt mal was Gutes tun und denunziert dann halt ein bisschen. Also willst du einen Mombot machen mit dem? Ja, im Prinzip. Das bespricht man am besten nicht. In als würden die sich hier den Stream anhören. Das war jetzt die perfekte, meinst du, woher unsere ganzen Downvotes immer kommen? Das war jetzt die perfekte Immunisierung dagegen, dass irgendjemand einer von uns mal die Seiten wechselt. Wenn man ankommt, so, oh, jetzt wirklich, hast du es verraten. Schon total hübsch und so. Arsch, schlau. Regekauz kann man sich immer aufmachen für so eine Trollerei. Immer das Richtige über den Islam und so. Ich will es bei euch mitmachen. Sagen die, haha, wir haben noch damals diesen Weltraumaffen-Stream gehört. Genau, was ihr vorhabt. Das war genau den, ab genau der Minute. Ja, ja, klar, sicher. Ich habe den hier sogar auf meinem Handy, den Ausschnitt. Das sind unsere größten Fans, kannst du davon ausgehen. Ja. Zu der Zeit, als wir noch irgendwie so 8 Zugriffe auf jeden Stream hatten, live zwischen mal, bei denen 5 irgendwie diejenigen waren, die im Stream drin waren, und bestimmt die anderen 3, Witzo und ja, ja, klar, ja, ey. Wobei einige von diesen narzisstischen Plussen würde ich es glatt zutrauen, ey, weißt du? Die was, die sprechen über mich? Gleich mal abonnieren? Das sind unsere 5% weiblichen Zuschauer. Ah, alles klar. Ja, stimmt. Ich warte sowieso schon lange drauf, dass es mal irgendeinen Vortrag gibt, wo irgendwelche Sachen hier wild zusammengeschnitten werden. Oh, das wird schon. Heißt, die antifeministische Männerrechtsbewegung trifft sich bei YouTube, dem Kanal Die Weltraumaffen. Ja, ich bin da ja für Kollaboration. Ich kann suche da mir den die besten Bits raus. Ah. Und der eine nennt sich Alt-Right Gamer. Sie wissen, was die Alt-Right ist, oder? Ich halte jetzt, ich erkläre das jetzt eine halbe Stunde lang mit Memes aus Twilight. Einer heißt Marschaffe. Marsch, so wie im Horror. Der eine heißt Able, das ist Ableisten. Das ist Ableisten. Da ja, der eine ist ganz rot oder da ist ein Dr. Ant auch dabei. Ja. Ist der von der Ant Eva? Verdammt. Mein Deckname aufgeflogen. Oh, du ja, ja, in dem Sinne. Und das einer mit genau. Thomas Fischer als Avatar. Thomas Fischer, dem schlimmsten Maskulisten von Deutschland.